Hallo und herzlich willkommen zum zweiten News-Podcast des Jahres 2021. Der Connencast ist wieder da nach der etwas längeren Ausgabe beim letzten Mal, wo wir die letzten 2 Monate besprochen haben. Sind wir jetzt mit dem nächsten News-Podcast wieder am Start. Wir, das bin ich, Lasse, und an meiner Seite heute ein Stargast, der schon ewig nicht mehr dabei war. Aber heute ist er endlich wieder in unseren Reihen. Hallo Olli. Hallo, und ja, wer leider nicht dabei sein kann, ist der liebe Philipp, aber er richtet allen Hörern an dieser Stelle ganz liebe Grüße aus und wünscht euch mit dem nachfolgenden Podcast, also mit uns, ganz viel Spaß. Und heute auch mit dabei ist der Kevin. Hallo Kevin. Ja, hallo. Und als Gast wieder dabei, wie letzten Monat auch schon, ist Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen, gönnt euch eine heiße Schokolade und einen Keks und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Das ist neu. Moment mal. Bianca hört sich anders an als sonst. Ja, alles. Was hat sich hier jetzt getan? Ganz, ganz neue Stimmen und so. Hui. Ey. Und Olli, bist das du? Ja. Du bist doch richtig erwachsen geworden. Ja, da siehst du mal, wie lange du uns nicht beehrt hast mit deiner strahlenden Anwesenheit hier. Oh, danke, Olli. Auch wenn wir diesen Monat nicht die News von 2 Monaten zusammenfassen, wie beim letzten News-Podcast, haben wir doch einiges zu besprechen und wir legen gleich los mit dem Segment Anime in Deutschland. Da beginnen wir mit einer relativ großen und wellenschlagenden News, denn Crunchyroll, der Streaming-Anbieter aus den USA, den man ja alle kennt, da laufen in den USA auch Simulcast-Folgen von DirectiveCon und die haben letztens, oder beziehungsweise vor einigen Monaten, tatsächlich auch Kase gekauft, was wir hier in Deutschland als Kase kennen, beziehungsweise die Unternehmensgruppe. Und Crunchyroll selbst gehört Sony. Jedenfalls Crunchyroll in Deutschland hat jetzt zunächst die ersten 111 Episoden Detective Conan veröffentlicht auf ihrer Plattform und dann auch noch nachgelegt mit Detective Conan Staffel 2, der ersten Magic Kaito Serie und der Gosho Aoyama Collection of Short Stories, diese OVAs, sind jetzt alle beim Streaming-Anbieter zu finden. Und das hat im Fandom bei uns eingeschlagen wie eine Bombe, oder Kevin? Ja, in der Tat. Das kam ja auch für mich noch relativ unerwartet. Damals, als Crunchyroll Kase gekauft hat, da hat man noch offiziell gesprochen von einer neuen Partnerschaft, die man eingeht. War natürlich völlig Quatsch, die Formulierung. Aber in der Tat, als dann die ersten 111 Folgen eingeschlagen haben und wirklich, wie du schon sagtest, eingeschlagen haben, dann ging eine kleine Welle rum und damals hat man das schon absichtlich vage formuliert, ja, wir lassen mal offen im Sinne von, wie wir oder welche weiteren Fälle wir denn da nochmal irgendwann nachliefern für unsere Premium-Abonnenten. Genau 2 Wochen später kam dann die zweite Welle mit der Komplettierung der zweiten Staffel und dem anderen Kram und tatsächlich auch damit schon deutlich mehr, als ich für eine zweite Welle erwartet habe. Die zweite Staffel voll zu machen war, finde ich, gut und logisch, aber dann gleichzeitig noch komplett Kaito Kid und auch noch die Aoyama Short Stories mit reinzunehmen, fand ich richtig gut. Ja, das fand ich auch. Also als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, ja, da geht's ja jetzt richtig los hier, also nicht nur gleich mit Conan weitermachen, sondern das gibt's noch gratis dazu und das gibt's auch gratis dazu und ja, Crunchyroll ist ja sowieso gratis, von daher kann man das auch umsonst alles gucken. Ja, ich würde dir zustimmen, wenn es stimmen würde. Das stimmt es gar nicht. Jedoch ist alles hinter einem, du brauchst ein Premium. Ach so, okay, das hatte ich so noch gar nicht genau auf dem Schirm, weil man kann ja einen Teil kann man ja bei Crunchyroll so gucken, einen Teil nicht und die Details. Also genau, mit so gucken, aber auch immer nur, wenn man einen Account hat, meine ich. Ne? Ach so, ja gut. Genau, also ich meine ohne Account geht nichts. Mit Account ein paar Sachen und aber Conan und Kaito und Aoyama nur mit Premium-Account. Also 5 oder 6 Euro im Monat irgendwie um den Dreh. Ja gut, aber ja, das wiegt Conan auf wie alleine ja schon auf. Und dann hat man noch den ganzen anderen Dings da, also. Na, der Meinung bin ich ja. Also, ja, und wir hoffen natürlich, dass es bei Crunchyroll auch weitergeht, weil, ja, das erste Mal Conan in Deutsch bei einem Streaming-Anbieter bei Crunchyroll, also das hat man sich ja schon lange, lange herbeigesehnt. Besonders interessant fand ich ja diesmal, dass man leider nicht nochmal einen Hinweis reingeschrieben hat, im Sinne von, na, vielleicht erwartet uns ja in 2 Wochen wieder was Neues, ne? Leider nicht. Also offiziell wissen wir nicht, ob in 2 Wochen, demnach dann am 10. März, ob dann wieder Conan Nachschub zu erwarten ist. Einmal möchte ich aber doch noch erwähnen, dass es ja auch Probleme gab, nämlich einige sehr schräge wie hässliche Bildartefakte. Crunchyroll arbeitet offiziell daran, an den Bildfehlern und möchte diese so schnell wie möglich beheben. Ein letzter Hinweis noch von mir, bevor die anderen beiden auch was sagen dürfen. Ja, ihr kommt noch oft genug zu Wort, keine Sorge. Der reguläre Conan-Anime, nur in deutscher Synchronisation verfügbar. Die anderen beiden, also Magic Kaito Kid, The Phantom Thief, deutsche Synchro und Original mit Untertitel, genauso auch Gosho Aoyamas Collection of Short Stories, alle 7 Episoden, deutsche Synchronisation sowie Original mit Untertitel. Also gerade das finde ich halt am coolsten. Also dass halt man immer noch die Option hat, auch das Japanische mitzuhören, ist schon eine gute Sache. Und halt generell alles, was Präsenz ermöglicht, ist halt, also erhöht ja vielleicht auch tendenziell den Druck vielleicht ein bisschen auf ProSieben und Max und dass es weitere Folgen geben wird, neue Folgen. Je mehr da die Aufmerksamkeit auf Detektiv-Con gelenkt wird, das, also irgendwie stehen die Chancen dann gut, dass wir auch weitere Folgen kriegen. Deswegen bin ich da sehr, sehr positiv von überrascht gewesen. Ja, das bin ich auch. Vor allen Dingen, weil ja mit Crunchyroll, wie gesagt, auch ein weiterer Simulcast-Anbieter neben Anime On Demand erscheint, der ja groß ist und ein großes Programm hat und in mehreren Ländern stationiert ist, denke ich mal, sage ich mal. Und ich denke, ja, da wir ja anfangs von Lasse schon gehört haben, dass eben Crunchyroll kommen oder England oder ich weiß nicht mehr, was du gesagt hattest, auch den Simulcast von Conan allgemein anbietet, haben wir ja damit auch eine größere Chance oder sagen wir, wie Akai sagen würde, wir haben einen Fuß in der Tür, um den Simulcast hier in Deutschland vielleicht auch irgendwann mal aktuell hier voranzutreiben. Vielleicht kommt da ja was. Das Angebot ist im Prinzip also das gleiche wie auf Anime On Demand, das hast du ja gerade schon erwähnt. Und auch dieses mit den Untertiteln, Detektiv Conan gibt es ja nicht auf japanischen Untertiteln. Die erste Magic Kaito Serie und die Gosho Aoyama Collection of Short Stories gibt es auch japanischen Untertiteln auf Anime On Demand. Allgemein gesprochen aber wurde natürlich unter unseren Usern auch viel diskutiert, was könnte das für die Zukunft von Anime On Demand bedeuten? Also beziehungsweise die Diskussion ist wieder aufgeflammt, weil schon als Crunchyroll quasi gekauft hat, stellen diese Frage im Raum. Und allgemein ist es aktuell ein bisschen unübersichtlich, weil ich hatte es am Anfang schon angesprochen, Kase gehört jetzt Crunchyroll, Crunchyroll gehört Sony, Sony gehört gleichzeitig Aniplex und ja, Aniplex hat ein Joint Venture mit Peppermint Enterprises um Peppermint Anime gegründet und Aniplex betreibt auch Wakanim, den Streaming-Service, und Sony gehört auch gleichzeitig Funimation, die ja auch ein großes Streaming-Portal, auch in den USA, gleichzeitig zu Crunchyroll betreiben. Das heißt, irgendwie gehört in diesem Konnenumfeld alles zu Sony und auch teilweise mehrere Streaming-Anbieter, die jetzt eben alle in Deutschland verfügbar sind. Wakanim, Anime On Demand, Crunchyroll, gibt es alles in Deutschland, gehört alles irgendwie in dieselbe Konzernstruktur. Nun ist die Frage, wie wird das sich auf lange Sicht auswirken, ob da nicht vielleicht am Ende, dass man dann sagt, ja, Wakanim und Crunchyroll reicht eigentlich, sollte Anime On Demand da nicht langsam mal geschlossen werden? Könnte sich irgendwann die Frage stellen für den Konzern? Ja, wird sich anbieten. Muss man einfach mal knallhart so sagen. Ja, bietet sich an. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das, wo ich mit Philipp und Olli mit dir auf der Animagic in dem Anime On Demand Redesign Panel saß, wo sie das neue Beta-Design gezeigt haben, was immer noch nicht da ist. Das ist schon, das war noch auf die Animagics 2018, glaube ich sogar. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es gibt bis heute keine Anime-on-Demand-App. Das Team ist angeblich auch noch sehr klein. Ja, und da wird es sich vielleicht am ehesten lohnen. Wobei natürlich die Frage ist, das wurde ja auch von unseren Usern angeregt, was ist mit den Leuten, die bei Anime on Demand Sachen gekauft haben? Man kann bei Anime on Demand ja entweder im Abo alles gucken, wie bei Crunchyroll auch, monatlich bezahlen und dann hat man Zugriff auf alles. Oder man kann einzelne Folgen bzw. Filme für einen festen Betrag kaufen und kann sie dann immer ansehen. Und das, dieses On-Demand-Kaufen gibt es auf Crunchyroll ja nicht. De facto, man kann höchstens das, was man halt online gucken kann, im monatlich kann man offline gucken, wenn man die Abo-Stufe ab 9, ab 10 Euro nimmt, da kann man manche Sachen offline gucken, offline runterladen, aber so richtig fest was erwerben kann man bei Crunchyroll nicht. Und diese User müsste man dann entschädigen. Da wurde uns auf dem Discord-Server vorgeschlagen, dass man denen irgendwelche Premium-Gutscheine für Crunchyroll dann geben könnte, wenn man Anime on Demand schließt. Ich denke aber, es wird auf jeden Fall, man wird ein paar Kunden verkratzen, wenn man Anime on Demand schließt. Ist, Ja, fünf. ja, das ist dann eben die Frage, wie viele sind das genau und wie lange hält dieses Verkratztsein dann an? Genau. Dazu kommt noch, da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich früher auf der Wii viel gekauft habe. Die Frage ist, also im Wii Shop-Kanal, die Frage ist, was man denn kauft oder gekauft hat. Wenn man im Wii Shop-Kanal, ich meine es nur alles ernst, wenn man im Wii Shop-Kanal die Spiele gekauft hat, dann hat man nicht die Spiele gekauft. Man hat eine widerrufbare Lizenz gekauft, diese Spiele runterladen und spielen zu dürfen. Ich habe die AGB bei Anime On Demand nie gelesen in der vollen Länge, um jetzt zu wissen, habe ich wirklich dieses Material, diese Folge gekauft oder nur eine Erlaubnis, mir das anzusehen, ne? Und auch vielleicht auch eine widerrufbare Lizenz, dann wäre natürlich im Fall, dass die Plattform geschlossen wird, alles futsch. Und man hat dem auch noch zugestimmt vorher. Also, dass das rechtlich einmal, also es sollte für Leute, die Online-Sachen nutzen, sei es Amazon, sei es im Spielbereich Steam oder alles Mögliche, natürlich rechtlich können die alles mit uns machen, diese Anbieter. Das ist gar keine Frage. Das ist rechtlich gesehen, ist das natürlich so, aber trotzdem macht jede Plattform, wenn irgendwas delistet werden muss und wenn dann irgendwas plötzlich nicht mehr im Store verfügbar ist, ist trotzdem immer das Geschrei groß. Und hier geht es weniger um eine rechtliche Frage als um eine Imagefrage und beziehungsweise eine Frage auch der Kulanz und der Kundenzufriedenheit. Rechtlich gesehen dürfen Das die alles stimmt. machen. Die können, man kann sie nicht dafür, wir können jetzt nicht Kase, Crunchyroll und so dafür verklagen, wenn sie Anime und Demand zumachen und von wegen, ich habe da aber was gekauft. Das gehe ich von aus, das ist einfach rechtlich unantastbar. Nur eben. Die werden ihre AGB schon gesichert haben für solche Fälle. Da kommen ja Top-Anwälte auch rein, bevor man so einen Murks aufmacht. Klar, Ja, gebe ich dir recht. nur ist eben die Frage, was macht das für das Ansehen von Kase? Und ja, wie du schon gesagt hast, ich befürchte, ich mag Anime On Demand als Plattform sehr. Ich habe immer nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ich mochte es, auch da Sachen zu kaufen, einzelne. Aber ich befürchte einfach auch, die Plattform wird schon seit Ewigkeiten stiefmütterlich behandelt. Eine große Userbase sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt. Und ja, irgendwann wird es wahrscheinlich unter die Räder kommen und dann werde ich ein bisschen traurig Ja, sein, muss ich zugeben. mir ist neulich aufgefallen, ich habe mal für, es kommt ja einmal die Woche kommen ja immer zwei neue Conan-Folgen. Also neu in Anführungszeichen, werden da hochgeladen bei Anime On Demand. Und ich habe da geguckt in den News dort. Und da war einmal wirklich 5 Tage lang keine News oder so. Also schon 5 Tage zu spät. Und die kamen dann auch erst, als ich denen einen Tweet hingeschickt habe. Hey, kommt da noch was? Oder, Und dann, ah ja, genau. Und dann haben die News halt nachgereicht. Okay. Ja. Aber noch was Positives möchte ich auch sagen zu Anime On Demand. Vielleicht habe ich dafür ja gar nicht mehr die Gelegenheit, wenn ich in 3 oder 4 Jahren erst wieder hier auftauche. Ich mochte das Disc Plus Angebot sehr. Das fand ich richtig geil. Um es mal gesagt zu haben. So, ich hab's gesagt. Endlich. Endlich. Tut gut. Tut wirklich gut. Ja. Das ist Probiert's aus. gutes Feature. Und wie gesagt, letztes Jahr, was hier auch gemacht wurde, als die Anime Nights ausgefallen sind, wegen Corona hat Oh, das war natürlich. Oh, ja. Erzähl, oh die Gott, digitalen herrlich. Anime Nights, wo man dann quasi sich erworben hat, dass man den Film, der eigentlich im Kino gezeigt werden konnte, sich für 48 Stunden bei Anime On Demand stattdessen ansehen kann. Was dann ja, sobald die Kinos auf waren, sofort wieder von der Plattform runtergenommen wurde. Pünktlich zu Ja, Deactive genau, weil Conan. Kino auf heißt Pandemie Ja, vorüber, nicht ja. wahr? Pünktlich zu Deactive Conan Film 23 Kinotermin war das runter von der Plattform und man guckte als Conan-Fan, der nicht unbedingt Bock hat, ins Kino zu gehen, weil man Kontakt zu Familienmitgliedern haben muss und man keinen Bock hat, da irgendwas anzuschleppen, war man in dem Fall gekniffen. Gut, c'est la vie. Wo ich immer noch hoffe, dass jetzt in naher Zukunft, dass vielleicht bei den Anime Nights hoffentlich vielleicht mal wiederkommt. Ja, ich hoffe auch. Ich habe das Angebot damals auch wahrgenommen, aber offenbar waren du und ich zwei von zu wenigen. Denn sonst hätte man, also klar, es war natürlich logisch, dass man das nicht parallel anbieten will, ne? Denn wer zu Hause bleibt und es dort anguckt, der wird nicht ins Kino gehen. Es gibt irgendwo sogar Sinn. Aber dass man sich nicht überlegt hat, Mensch, vielleicht ist die Zeit fürs Kino doch noch nicht wieder vollumfänglich gekommen. Hey, ja, naja. Ja, vor allen Dingen auch, weil ja die Kinos zu dem Zeitpunkt zwar wieder offen hatten, aber sie durften ja gar nicht alle Plätze belegen. Ja, genau. Also allein rechnerisch hätte man schon sagen können, es könnten doch von zu Hause aus mehr Menschen zuschauen als vom Kino aus, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Nö. Also doch, aber irgendwer hat ja dann nö gesagt. Was mich stutzig macht, weil eben ja, also für normale Filme kann ich das ja verstehen, weil die laufen mehrmals. Da kann man theoretisch eine Woche lang immer reingehen. Aber die Conan-Filme oder die Kaze-Anime-Nights, die sind ja wirklich nur ein Termin in einem Kino. Und das heißt, für so ein Modell ist die reduzierte Sitzzahl natürlich der absolute Killer. Weil irgendwann, du wirst halt fundamental beschränkt mit diesem Modell, wo du nur an einem Abend einen Film zeigst. Und da wäre es doch eigentlich gut gewesen. Nun ja, muss man jetzt schauen, wie das jetzt sich entwickelt mit Film 24, den wir jetzt angeblich im April auch noch im Kino sehen sollen. Weltweite Premiere, wilder Publisher aus Japan. Während hier in Deutschland auf uns die dritte Welle zurollt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die zweite überhaupt aufgehört hat, aber jetzt sprechen wir alle schon von der dritten Welle. Hui. Und wie sich das alles bis April entwickelt, man muss an alles das Sternchen ransetzen und hier wäre Anime On Demand mal wieder eine Chance. Vielleicht, um fair zu sein, nochmal, wir haben es schon öfter gesagt, aber hier nochmal in Klammern, wenn das mit dem japanischen Lizenzgeber möglich ist, das auf Anime On Demand so anzubieten, weil kann ja sein, dass verschiedene japanische Lizenzgeber dann ja oder nein sagen und das Produktionskomitee von Conan, also irgendwie TMS und Toho und dann die ganzen Leute, dass die vielleicht zu denen gehören, die sagen, nee, dieses mit dem Digitalen mach mal lieber nicht. Klammer zu, also wenn das vom Publisher her nicht geht, dann verstehen wir das natürlich. Wenn es ginge, wäre es schön, diese Möglichkeit zu nutzen, weil es war eine tolle Möglichkeit für Anime On Demand. Ich würde noch einmal ganz kurz zu Mansion Kaito 1412 noch einmal ganz kurz zu sprechen kommen. Hä, warum 1412? Hä? Wir hatten es vorhin von Sony. Lasse ist ja da sehr, sehr gut informiert. Ich kann hier mal kurz sagen, dass für Mansion Kaito 1412 die Rechte in dem Sinne, auch wenn du natürlich recht hast, dass die Rechte in dem Sinne nicht verfügbar sind. Also das wird auch bei Crunchyroll bis auf Weiteres nicht zu sehen sein. Nur für den Fall, dass jemand vielleicht Hoffnung hatte oder so. Hiermit habe ich sie euch zerstört. Kein Problem. Da hängt ja auch noch irgendwie Netflix mit drin, weil Magic Kaito 1412 gibt es ja auch in Deutschland auf Netflix zu sehen und dann dementsprechend auf Wackernim. Genau, da ist noch ein bisschen mehr. Noch genauer möchte ich gar nicht werden, aber ich wollte, dass ihr das mal so mal gehört habt, ihr alle. Dann haben wir noch eine weitere News im Anime in Deutschland-Bereich. Diesmal kommen wir weg vom DVD-Publisher und Streamingdiensten hin zum klassischen Fernsehen, zu ProSieben Max. Denn die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie am 26. März nochmal im Fernsehen Detektiv Conan Film 22 Zero, den Vollstrecker, um 20:15 Uhr wiederholen. Der Film wurde erstmals ausgestrahlt am 13. November 2020 als Fernsehpremiere auf Anime On Demand. Und wie jetzt schon gesprochen wird, ist, dass auch Film 23 bald darauf folgen soll, wohl auf ProSieben Max am Karfreitag, das ist dieses Jahr der 2. April, soll eben für die TV-Premiere von Film 23, die Stahlblaue Faust, erfolgen. Und da denke ich mal, sind die Con-Fans wieder an den Bildschirmen bei ProSieben Max. Ja, ich finde es ganz witzig. Zero, der Vollstrecker, ne? Also da war ich, da waren wir ja noch im Kino, ne? Also, ja. Ja, schön war's. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin richtig, ich freue mich, dass es wieder im Fernsehen läuft. Ich war schon letztes Jahr glücklich. Ich freue mich immer, wenn ich Con-Filme im Fernsehen gucken kann. Ich glaube, das geht vielen so. Das ist schön. Ja, war bei mir auch so. Ich erinnere mich noch. Also, ich habe ja die Filme alle auf DVD natürlich und von daher, ja, und ProSieben Max im Fernsehen. Ja, ich gehörte zu den wenigen Leuten, die ProSieben Max damals nicht empfangen haben. Und ja. Sendersuchen auf starten, Olli. Ja, das war nicht so einfach damals bei mir. Ja gut, na gut. Und ja, deswegen. Ja, habe ich das lange nicht geguckt und deswegen war auch der Zero, der Vollstrecker, war mein erster Film, den ich bei ProSiebenMax gesehen habe, weil ich da nämlich bei jemandem war, der Fernsehen hatte, also voll das Highlight. Und ja, hatte mich auch damals echt ja gefreut. Ich meine, es war Conan, war im Fernsehen und das ist sowieso, Conan ist sowieso immer super und ja, da auch die Umsetzung fand ich sehr gut, auch das. Wie gesagt, vielleicht ist es bei ProSieben Max immer so, aber ich fand, es waren für die Filmlänge echt wenige Werbepausen und das hat mich einfach total überrascht und gefreut und ich saß da und ja, habe mich echt gefreut und ja, wenn das jetzt einmal wird ja der Film jetzt wiederholt, haben wir gerade gehört, das wird dann auch, denke ich mal, wieder super und wenn dann auch der nächste Film kommt, dann wird das auch super. Also ja, da freue ich mich dann auch, das bei ProSieben Max dann sehen zu können. Ich freue mich auch auf die Filme. Ich werde auch beim 23. auf jeden Fall reinsetzen. Den habe ich nur einmal gesehen. Den 22. habe ich jetzt schon zweimal gesehen. Da habe ich dann, glaube ich, keinen Bedarf, außer auf Twitter oder Discord finden sich ein paar coole Leute. Ich, also na, von mir mal abgesehen, ne, meine ich. Na, vielleicht dann. Aber sonst, ja, trotzdem ein guter Film. Kann ich empfehlen. Dann kommen wir kurz zum Bereich Manga in Deutschland. Da ist letzte Woche oder beziehungsweise diese Woche, wenn ihr noch am Sonntag hört, rausgekommen Zero's Tea Time Band 2 am 3. März im Handel erschienen. Der zweite Teil der Spin-off-Reihe rund um Rei Furuya, Toru Amuro Burben und so weiter. Da werden wir in der Zukunft nochmal in einem gesonderten Themen-Podcast drüber reden, wie auch schon zum ersten Band. Und ansonsten gehen eine Leere im Manga-Deutschland-Bereich aktuell, außer diesem Release. Eine Sache, die vielleicht noch ganz interessant sein könnte, ist, dass am kommenden Dienstag, wenn ihr es am Sonntag hört, also am 9. März, ist Marco Walz, der verantwortliche Redakteur von Detektiv Conan bei Egmont Manga und ja mit dem Programmleiter Michael Scheng zusammen verantwortlich für Detektiv Conan Weekly. Der wird zu Gast sein bei der Rocket Beans TV Live Morning Show Moin Moin, falls man Was? Rocket Beans kennt. Die haben letztens schon eine Folge gemacht von Moin Moin, wo der Programmleiter von Manga-Kult, einem anderen deutschen Verlag, zu Gast war. Und jetzt am kommenden Dienstag, oder beziehungsweise wenn ihr es danach hört, am Dienstag, den 9. März, wird Marco Walz zu Gast sein. Es geht natürlich nicht um Directiv Con im Speziellen, sondern allgemein Manga-Talk und deutsches Verlagswesen-Talk. Aber das kann ja trotzdem immer interessante Einblicke geben und vielleicht dann auch für Fans, die hier bei uns zuhören, interessant sein. Wenn ihr es dann nicht live gucken könnt, am Dienstag, den 9. März um 10.30 Uhr, dann findet ihr es bestimmt einfach bei YouTube eingeben, Rocket Beans TV, Moin Moin, Manga, Marco Walz, und dann werdet ihr es vermutlich schon finden und wird bestimmt eine interessante Sendung. Kann man sich ja vielleicht mal angucken. Gut, dann kommen wir zum Bereich Weekly in Deutschland. Ich hatte es gerade eben schon einmal erwähnt und im letzten News-Podcast kurz angerissen, dass wir einen neuen Fall hatten, nämlich Kapitel 1067 bis 1069 ist es jetzt geworden. Ein ganz normaler Dreikapitelfall mit Heiji und Kazuha. Und da ging es darum, nach der Schlacht von Umizarojima ein bisschen Nachbesprechung, was da so passiert ist. Kon guckt davon eben im Fernsehen, denkt darüber nach, dass jetzt trotzdem einige FBI-Agenten zurückgeflogen sind nach in die USA, weil eben viele gestorben sind und das alles ein bisschen chaotisch war. Deswegen ist die FBI-Präsenz in Japan aktuell reduziert und Conan denkt über die Info nach, die er bekommen hat von Andrew Camel zu bezüglich Rum und auch, dass Akai und sein Vater Yusaku eine Teeparty erwähnt haben, von der er keine Ahnung hat, wie wir jetzt erfahren haben. Somit ist die Frage geklärt, wusste Con von den Ereignissen am Ende von Kapitel 1012? Antwort, nein. Aber zu der Sache mit dem albernen, fast scherzhaften Namen wollte er sich gerne mit jemandem besprechen. Allerdings, das FBI hat keine Ahnung und mit Amuro will er nicht reden, weil er vermutet, Amuro weicht eh der Frage nur aus. Hat Amuro in der Vergangenheit ja schon mal gemacht, wenn wir uns an den Fall in Nagano in der verschneiten Kirche erinnern. War der Sicherheitspolizist auch nicht sonderlich direkt. Deswegen gibt es eine Person, mit dem er reden könnte. Und klopf, klopf, da kommt Besuch aus Osaka und Conan denkt sich, ah, perfektes Timing, Heiji. Doch es ist nur Kazuha alleine, die mit Ran einen Schrein besuchen will, wo es einen speziellen Beziehungsglücksbringer gibt an diesem Tag, was ein japanisches Wortspiel ist, und diese ganze Glücksbringer- und Schreinkultur ist in Japan ja was ganz Besonderes für die Leute. Und an diesem Schrein ist Kazuha, auf diesen Schrein in Tokio, ist Kazuha dadurch gestoßen, dass Heiji zufällig das auf dem Handy stehen hatte. Auch wenn Kazuha denkt, ach, er hat bestimmt irgendwas anderes geguckt, da war gerade zufällig der Schrein, als ich geguckt habe. Doch Con denkt sich, nee, Moment, Heiji, er und Beziehung, da könnte er ja schon Glück gebrauchen. Vielleicht ist er ja hier irgendwo. Und tatsächlich, Conan entdeckt den maskierten Heiji, den er erst ein bisschen mit dem Stimmenverzerrer foppt und ihn dann den Stimmenverzerrer in die Maske klebt, die sich Heiji gekauft hatte, seine Fuchsmaske, als er eben Kazuha entdeckt hatte. Und mit dem Stimmenverzerrer da drin erkennt man ihn zumindest nicht an der Stimme, was auch bitter nötig ist, denn just im nächsten Moment kommen Ran und Kazuha dazu. Und Heiji muss sich mit der zufällig eingestellten Stimme preisgeben. Und diese Stimme landet zufällig auf der Stimme eines Idols, das Kazuha mag, aus Osaka. Weswegen seine Identität gesichert ist, aber jetzt Heiji da irgendwie als jemand rumläuft, den Kazuha kennt, er selbst aber nicht. Lästig ist auch, dass ein Mord passiert auf dem Schreingelände, denn da war ein Polizist unterwegs, der quasi so Kärtchen hat mit gesuchten Verbrechern und der gehört zu einer Abteilung, die halt sich diese Gesichter merken und irgendwelche Viertel und so ablaufen, um da irgendwo die Verbrecher zu suchen. Und der ist eben bei einem Schreingelände, weil beim Schreingelände sind viele Leute und vielleicht tauchen da auch Verbrecher auf, hat drei Verbrecher gefunden und ist jetzt tot. Das heißt, wir haben drei Verdächtige und dementsprechend einen Dreikapitelfall. Sato und Takagi ermitteln und Heiji und Con können am Ende den Fall auflösen. Tatsächlich, zum Fall gibt es nicht groß viel zu sagen, das könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Am Ende wird Heiji natürlich enttarnt, weil so leicht lässt sich Kazuha nicht täuschen, auch wenn sie vorgegeben hat, dass sie getäuscht wurde. Sie reißt Heiji die Maske vom Kopf und er fängt schon an, obwohl er eigentlich kein Liebesgeständnis geplant hatte, doch irgendwie anzusetzen, von wegen, ja, ich bin hier wegen der Beziehungsglücksbringer, weil es gibt ja jemanden, bei dem brauche ich sehr viel Hilfe. Und Kasua geht dann darauf ein und sagt, ja, das ist mir schon klar. Und deswegen will sie eine Sache hören, nämlich für welches Mädel er diesen Glücksbringer gefälligst braucht, denn Kasua ist ja quasi wie eine große Schwester für Heiji und deswegen muss sie auf ihn aufpassen, deswegen muss sie das wissen, auf welches Mädel es Heiji abgesehen hat. Zwinker, das mit der großen Schwester, erinnern wir uns, ja, hatten wir ja schon bei Kasuas Einführung, da hat sie das ja auch schon mal gesagt, und am Ende streiten sich Kasua und Heiji wieder, weil die beiden sind einfach ein paar Idioten, die mit ihren Gefühlen nicht ehrlich sein können, anders als das Superpaar Shinichi und Ran, die super toll sind und mit ihren Gefühlen relativ oft umgehen und viel mehr Progress machen als diese lästige Beta-Couple aus Osaka. Heiji hat gleichzeitig mit Con auch noch kurz über die Namenssache gesprochen. Auch wenn Con nichts direkt so rumgesagt hat, hat er ihn eben nach so albernen Namen gefragt. Da hat Heiji ihn erst ein bisschen zurückgefoppt, dass er nämlich gesagt hat, ein alberner Name, der fällt mir ein, nämlich Con Edokawa, hehe. Auch wieder, ich weiß nicht, ob das ein absichtlicher Callback war, aber wenn wir uns erinnern, eine Szene, die nicht im Anime war, glänzt zu Anfang des Manga, wo Con sich das erste Mal in der Schule vorstellt mit seinem Namen und ihn tatsächlich auch alle Kinder auslachen, noch bevor die Detective Boys überhaupt eingeführt waren. Weiß nicht, ob das ein absichtlicher Callback war, aber lustig fand ich es trotzdem. Aber dann erinnert sich Heiji auch noch an den einen Fall, wo Kaito Kid verkleidet war und als Tarnnamen ein Anagramm seines eigenen Namens verwendet hatte. In Band 20 war das. Tödlicher Zauber hieß die Folge damals auf Deutsch. Das mit dem mit der brennenden Brücke da und Con läuft rüber und dann die ganzen Magiertypen, die da sind. Da hat der Kid das ja gemacht und Con merkt sich, ein Anagramm. Und das ist natürlich, wenn man die ganzen Fantheorien verfolgt, dann weiß man ungefähr, wo das hingeht. Da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit im Podcast auch schon mal öfters drüber gesprochen. Ich kann es hier nochmal kurz anreißen. Warum denn nicht? Rum ist ja enthüllt worden im letzten Fall, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Im Weekly 1061 bis 1066 solltet ihr dringend lesen, wenn ihr das hier jetzt hört. Da wurde Rum enthüllt als ein bestimmter Charakter. Vorsichtshalber sage ich es jetzt hier nochmal noch nicht wieder. Und es gibt die Fantheorie, seit Rum damals in der SMS an Bourbon Time is Money geschrieben hat. Denn Time is Money heißt auf Japanisch Toki wa Kane nari. Und wenn man dieses japanische Sprichwort anagrammmäßig umstellt, kriegt man einen ganz bestimmten Namen. So. Und wenn man dazu noch die Geschehnisse von Kapitel 1066 aus dem letzten Fall mit Rum in Betracht zieht, dann sieht man, auf welchen Pfad Con hier geführt wird, nämlich zur Lösung. Wo wir tatsächlich mal mehr wissen als Conan, anders als in vorherigen Arcs. Und mit diesem Fall sehen wir, wo Conan hingeführt wird. Und wir hatten noch ein bisschen Love-Comedy-Kram, was den Fall abrundet und auch den Band. Denn mit diesem Fall endet exakt Band 100, womit wir dann zwei Kapitel von dem TV-Show-Fall haben. Sechs Kapitel eben Schlacht um Umizarojima. Das 1061 bis 66 und jetzt eben den Schreinfall, ein bisschen Love-Comedy mit Heiji und Kasua, 1067 und 69 und das rundet das Ganze so ein bisschen ab. Der Fall ist beendet und der nächste Fall startet am 14. April in der Woche, wo Film 24 voraussichtlicherweise dann endlich ins Kino kommen soll. Ist das Zufall? Nein, das ist kein Zufall. Das ist natürlich alles Synergieeffekte. Ich nehme an, Con kriegt dann auch wieder das Weekly Show und Sunday Cover zu Promo-Zwecken. Und im April kommt auch Band 99 raus. Band 24, das wäre gut, ne. Band 99 kommt auch im April raus, weil, ja, man wollte scheinbar unbedingt ein Band zum Film haben. Und deswegen gab es jetzt Band 98 im letzten April. Und dann jetzt Band 99 nicht irgendwie im Dezember oder davor, wo die Kapitel schon lange fertig sind, sondern jetzt zum Film. Alles gut und dann eben, wie gesagt, auch den neuen Fall. Den aktuellen Fall fand ich gut. Nochmal ein kleines Fazit. Ich fand ihn gut. Ja, vielleicht ein bisschen standardmäßig nach den letzten paar Fällen. Solides Mystery. hat für mich alles gestimmt. Es gab wieder viele, die haben sich beschwert, mit Heiji und Kazuha, es wird langsam lästig und warum keine Liebesgeständnisse. Ich hatte schon fest damit gerechnet, wo ich immer wieder sagen würde, es war von Anfang an ersichtlich, dass es ein Drei-Kapitel-Fall wird und nichts an diesem Fall hat dafür gesprochen, dass wir jetzt den großen Höhepunkt von Heiji und Kazuhas Liebes-Subplot bekommen. Da würde ich einfach nur mal sagen, für diejenigen, die mir hier mit dem Geständnis gerechnet haben, mit diesem Fall, solltet ihr eure Erwartungen ein bisschen besser managen. Also ich glaube, das ist auch viel Hoffnung, oder? Also gerade wenn das das Lieblings-Pairing von einem ist, dann hofft man ja, glaube ich, mit jedem Fall, dass es dazu kommt. Ich würde sagen, dass das an der Stelle natürlich nochmal dazu beiträgt, dass die Leute dann ungeduldiger werden. Ich kann es irgendwie auch ein bisschen verstehen. Andererseits hätte es mich auch gewundert oder beziehungsweise ich hatte es auch nicht erwartet, dass es was wird. Aber der Fall war tatsächlich nicht nur wegen dieser ganzen Liebesgeschichte fand ich den Fall schön, sondern auch den Fall an sich fand ich witzig mit diesem Steinschere-Papier-Prinzip an der einen Stelle. Das fand ich irgendwie eine sehr interessante Story. Und halt, dass es sich bei allen drei Verdächtigen eh schon um Verbrecher handelt, hat das Ganze irgendwie auch nochmal irgendwie, hat dem Ganzen so einen gewissen Touch gegeben. Das fand ich sehr interessant zu lesen. Ja, ich fand dieses kleine Verbrecher-Dreieck, anstatt einem Liebesdreieck, eben diese, dass die Frau den Typen beklaut hat. Der Typ hat die Schwester von dem anderen Typen betrogen und der Typ hat den Freund von der Frau angefahren und dass sie alle gegenseitig aufeinander sauer sind. Fand ich irgendwie ganz nett und war auch einfach nur so ein Gag für zwischendurch. Es hat ja nicht wirklich was mit der Auflösung zu tun. Fand ich eine ganz nette Szene. Eben, genau. Das habe ich auch gedacht. Ja, das fand ich auch. Also als dann so rauskam, dass die sich alle irgendwie miteinander zu tun hatten, dachte ich, interessant. Ist dann nicht viel mehr draus geworden, aber war trotzdem, ja, interessant. Freue mich auf die Veröffentlichung des Bandes, wenn er dann zu uns kommt, dann darf man es nämlich nochmal lesen. Und ja, ansonsten, war eigentlich alles soweit, wie schon gesagt wurde. Und das mit Heiji und Kazuha, man hat es im Prinzip, also ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, ey, komm hier, es ist voll nervig und wie blöd sind die beiden eigentlich und anstatt das einfach mal zu sagen und wo ja Heiji jetzt gerade schon auf einem guten Weg eigentlich war, so, er hätte ja nur noch 3 oder 2 Worte sagen müssen oder nur 1, keine Ahnung, irgendwas und passiert halt wieder nichts, aber wir hatten auf der anderen Seite natürlich gerade erst den Fall mit dem FBI und der Organisation, also das Highlight schlechthin und dann auch noch ein Highlight und dann kann Aoyama ja nicht einfach noch ein Highlight bringen. Also das wird er sich noch ein bisschen aufheben für keine Ahnung wann. Und wenn man auch mal so überlegt, wie lange es denn auch gedauert hat, bis Ran und Shinichi zusammengekommen sind, das hat sich ja auch über Bände hingezogen. Und es war ja eigentlich auch schon von Anfang an klar, dass die beiden zusammengehören. Und da hat ja auch nie wirklich groß einer den Schritt irgendwie gemacht oder so. Und ja, bei den beiden kam es dann noch hinzu, dass Shinichi irgendwann weg war. Und bei Heiji und Kazuha, die sind die ganze Zeit präsent, da ist keiner geschrumpft. Wird hoffentlich auch nicht passieren. Und trotzdem dauert das so ewig und 5 Jahre oder noch länger. Man weiß es nicht. Also ja, mal schauen, was als nächstes kommt. Vielleicht wieder Detective Boys, mal gucken. Ansonsten hat Lasse ja schon gesagt, Conan hat einen Hinweis gekriegt und hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert, bis er den enttüftet. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal die Sache, wo dann irgendwas gesagt wurde, ein Hinweis, und dann kam erstmal eine lange Zeit lang gar nichts. Und man dachte, ja, was ist denn jetzt eigentlich damit? Hat er das vergessen oder? Ob das eine wohl Beziehungstipps sind? Man muss einfach mal eine Zeit lang abwesend sein, dann geht das schneller mit dem Liebesgeständnis. Wenn das bei Heiji und bei Kazuha nicht klappt, weil die ganze Zeit aufeinander hocken. Indirekte Beziehungstipps durch Gojo. Was ich tatsächlich noch sagen wollte, ist, dass ich es eigentlich ganz witzig fand, jetzt im Vergleich zu dem Kaito-Kid-Fall, wo Heiji das ja nicht durchschaut hat, dass es nicht Kazuha ist. Es ist andersrum so, dass Kazuha Heiji ja relativ schnell, sie meinte ja direkt vom Anfang an, dass sie durchschaut hat, dass es sich bei dem Verkleideten um Heiji handelt. fand ich irgendwie ganz witzig, so dass das so unterschiedlich ist bei den beiden. Fand ich irgendwie noch ganz nett. Ja, ich fand auch nett die Anspielung dann auch auf die letzten Fälle eben auch, wo er dann mit Kit irgendwie anfängt so und als Heiji dann erzählt, ja, ne, in den letzten Fällen, da wurden wir gestört und da wurden wir gestört und da kamt ihr dazwischen. Ah nee, das war ja gar nicht. Aoyama hat das mal in einer Botschaft, als die Anime-Adaption kam, hat er diesen Zustand von Heiji so, wie heißt er auf Japanisch? Ponkotsu no Heiji genannt und das war irgendwie, das heißt irgendwie so unfähiger Heiji oder quasi so ein bisschen umgangssprachlich so Müll-Heiji, also der Heiji, der nichts drauf hat, weil er durch liebe Sachen abgelenkt ist. Der kommt in solchen Situationen zum Vorschein. Bei Kasua hingegen werden die Sinne in dieser einen Beziehung dann dementsprechend schärfer. So ergänzt sich das Paar vielleicht auch ganz gut. Ja, das mit dem Heiji und der sich leicht ablenken lässt von der Liebe, das hatten wir ja sogar schon mal in irgendeinem Fall. Ich komme gerade nicht drauf, auf welchen, aber das hatten wir damals auf jeden Fall auch. Da konnte er sich auch nicht konzentrieren, weil er mehr Gedanken bei Kasua hatte. Das war dieser Fall mit den Magiern, in diesem Magierhaus, wo Heiji die ganze Zeit war, hier Shinichi. Ich bin die ganze Zeit so abgelenkt, weil es stört mich, dass Kasua sich am Arm von diesem einen attraktiven Typen festgehalten hat. Das stört mich irgendwie. Was ist das für ein Gefühl, das ich habe? Und dann Kon so, ey, ist das dein Ernst? Und dann, wo Kon ihm dann sagt, ey, Heiji, du bist echt ein kleines Kind. Und dann Heiji, was, das sagt der Richtige? Guck dich doch mal an. Und so weiter. Das war dieser, so in den 40er-Bänden, dieser Fall mit den Magiern da. Wo dann Heiji damit zu kämpfen hatte, dass es ihn scheinbar eifersüchtig macht, wenn Kasua sich an den Arm von einem attraktiven Mann klammert, aus Angst. Sehr erwachsen, Heiji. Gut, dann kommen wir doch jetzt zur spoilerfreien Zone. Die erste News betrifft dem, worüber wir in der letzten News-Podcast nur spekulieren konnten. Jetzt wurde es im letzten Monat klar, das Remake Projekt anlässlich des 25. Jubiläums des Manga, des Anime, Manga war ein bisschen anders, und der Ausstrahlung der 1000. Episode, das Remake wird Mord bei Mondschein, beziehungsweise der Piano-Mondschein-Sonaten-Mordfall werden, und tatsächlich, was vorher nicht ganz so klar war, diese Episode, dieses Remake, wird auch gleichzeitig die 1000. Episode sein. Als 1000. Episode ausgestrahlt werden. Es wird kein separates Special wie das Remake von Episode 1, Episode 1, dementsprechend, sondern es wird eben Episode 1000 sein und Episode 1001, eben der Mord bei Mondschein, war ja damals in Japan ein einstündiges Special, was bedeutet, es sind 40 Minuten Anime-Episoden und der Rest ist Werbung. Und 40 Minuten, also zwei Einteiler, also zwei Folgen, normale Folgen, wie es da auch bei Deutschen und bei uns lief. Und das wird jetzt diesmal kein Special, sondern diesmal wird es auch zwei Teile haben, zwei 20-minütige Teile in Japan, wo eben Mord bei Mondschein geremaked wird im Stile des aktuellen Anime. Da haben wir jetzt aktuell, also wenn ihr den Podcast hört, dann lief die erste Folge schon gestern, wenn ihr am Sonntag direkt hört. Wir nehmen natürlich davor auf, das heißt, wir haben die Folge jetzt noch nicht gesehen, kennen nur die Preview und allem drum und dran. Und ja, ich hatte ja Mord bei Mondschein vorhergesagt, weil ich sage, das ist eine Anime-Episode, die davon profitieren würde, von so einem Remake, weil es ja sechs Kapitel waren, die in zwei Episoden quasi adaptiert wurden und dass der Fall davon profitieren würde. Ja, das passiert nicht und es profitiert auch nicht visuell davon, weil es wird einfach im Stil des normalen Anime hoffentlich ein bisschen besser als normale Anime-Episoden animiert, aber eben nicht das Special Treatment, was Episode 1 bekommen hat. Von daher, naja, aber richtige Vorhersage. Ja, so, man muss das vielleicht trennen, so. Einerseits... Oh, darf ich erst was Böses reinhauen, bevor du sachlich und fundiert... ich würde das erstmal trennen zwischen die grundsätzliche Entscheidung, Mord bei Mondschein zu remaken, angekommen ist und wie die Entscheidung, wie Mord bei Mondschein remaked wird, das heißt, als Teil des Anime im Fernsehen, in zwei Teilen und nicht als separates Special aufgenommen wurde. Ich finde, das können wir teilen. Und ich habe das Gefühl, du möchtest zu diesem zweiten Aspekt etwas sagen, Kevin. Etwas Böses, dann bitte. Zu mehreren Sachen. Also zum einen, dass man also das erste Special überhaupt remaken will, ist okay, finde ich gut. Ich finde die Folgen richtig geil. Wirklich. Hammer, hammer, geiler Fall. Geile Folgen und so weiter. Aber, so, wenn man das erste Special überhaupt zu einem Zweiteiler degradiert, ne? Also tut mir leid, da geht für mich schon der Hase hüpfen und zwar in die falsche Richtung. Dann, okay, technisch ein Remake, ja. Allerdings, also da ist so viel verschenktes Potenzial, der wird mir richtig übel. Was ich von der Preview gesehen habe, überzeugt mich gar nicht. Ich bin wirklich enttäuscht. Tut mir auch wirklich leid, aber ich bin es wirklich. Ja, also, kann ich noch was Schlechtes sagen? Na, was Gutes kann ich noch sagen? Als Colin bei Crunchyroll raufkam, ich habe natürlich die Mord bei Mondschein-Folgen auch mit am ersten Tag angeschaut. Es ist, wie du sagst, oder wie auch die sagen, wirklich ein legendärer Fall. Ja, ich finde den Fall geil. Ich finde die Folgen geil. Alles geil. Ich finde aber nicht geil, wie man mit dem geilen Ding umgeht. Ne? Und also ich bin enttäuscht. Punkt. So, jetzt darfst du. Einerseits, ich gebe dir da recht, ich finde, das Special hätte mehr verdient. Ich finde, es hätte dieses, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, auf dieses Episode One Treatment quasi. Ja, das ist das Einzige, was es hätte sein dürfen. Tut mir leid, ja. Und meinetwegen auch als Episode 1000, aber dann eben als irgendwie, gab es ja in der Vergangenheit schon mal 2 Stunden oder 2,5 Stunden Specials und dann als 2 Stunden Special und halt so viel Ressourcen reinstecken wie bei Episode 1 und dann könnt ihr es meinetwegen auch als Episode 1000 ausstrahlen. Hätte ich gar nichts dagegen. So, in dieser Form eben es quasi nochmal zu adaptieren, im selben Rahmen, wie es damals Ja. adaptiert wurde. Da, Was soll man da noch groß machen ja, damit da dann? verstehe ich dann die Kritik, wo gesagt wird, hä, ein Remake, warum und so. Dieses Kritik mit, warum überhaupt ein Remake, kann ich dann verstehen in diesem Fall, weil wenn es so umgesetzt wird, dann muss man sich echt fragen, warum ein Remake. Wie gesagt, ich sehe da, ich hätte da potenziell gesehen unter den Umständen, die ich gerade gesagt habe. Und ich liebe den Fall wirklich. Es tut mir so im Herzen weh, dass damit so umgegangen wird. Ich habe auch, wie du schon sagtest, ich habe wirklich das Episode 1-Treatment erwartet. Weil es das Einzige ist, was man hätte machen dürfen. Das ist, also tut mir leid. So. Ah, oh Mann, oh Mann. Ja. Aber ich schaue natürlich beide Folgen so bald wie möglich an. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, da gab es auch viel Kritik an der Wahl des Remakes, weil viele bei uns auch auf connews.org unter den News im Forum Discord haben gesagt, hä, warum Mord bei Mondschein? Ich finde Organisationsfall XY, warum nichts mit Heiji, warum nichts mit Kaito Kid? Und ich saß da und ich dachte mir, ich hatte gelebt in einer Realität, wo es meiner Meinung nach Konsens war, dass Mord bei Mondschein einer der legendärsten und besten Fälle von ganz Ja. Detektiv Conan ist, einer der besten, wenn nicht sogar der beste für viele. Und kaum wird ein Remake angekündigt, in Scharen plötzlich Leute, hä, warum denn das? Das war doch nichts Besonderes, die Folge. Anderes ist so viel besser. Wo ist mein Kaito Kid? Ja, das tut weh. Und ich dachte, ich falle aus allen Wolken. Ich hätte mir im Leben, als die News kam, dachte ich, geil. So. Und da dachte ich nicht, dass ich jetzt irgendwie Zeit darauf verwenden müsste, zu rechtfertigen, warum Mord bei Mondschein eine besondere Episode ist und eine Episode ist, die theoretisch ein Remake durchaus mehr als verdient hat. Und ich, also Kritik daran, dass man Mord bei Mondschein remaket anstatt Organisationsfalle XY, hätte ich nicht mitgerechnet und kann ich persönlich auch nicht nachvollziehen. Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich wenn ich nur den Anime kennen würde, also nur die Anime-Umsetzung, dann würde mir wahrscheinlich die Episode auch, also wenn ich jetzt nicht damals das geguckt habe und dann halt direkt bei Erscheinen von Anfang an mit dabei war und so weiter und das alles chronologisch gesehen habe und Nostalgiegefühle habe, dann könnte ich wahrscheinlich auch verstehen, warum manche Leute diese Episode als nichts Besonderes wahrnehmen. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, ich weiß, dass ich die Folge nie gesehen habe im Fernsehen. Und ich habe mir dann halt, weil diese Diskussion entstanden ist, habe ich mir die Folge angeguckt und mir halt auch das, also den Manga-Fall dazu durchgelesen. Und das ist halt natürlich jetzt aus einer extrem rationalen Sicht geguckt. Da würde ich dann zu 100% zustimmen, dass der Fall ein Remake braucht, eigentlich so wie es im Anime umgesetzt worden ist. Aber das sehen wahrscheinlich viele nicht. Für viele ist halt hängt an anderen Fällen viel mehr Nostalgie. Also gerade, glaube ich, im deutschen Rahmen, wo vielleicht viele gar nicht so von sich an die ganz frühen Folgen gar nicht im selben Maßstab erinnern. Also so ein bisschen, dass da viele die Nostalgiebrille eben nicht aufhaben, gerade von den neueren Zuschauern oder im Großteil der Zuschauer, das kann halt schon gut sein. Aber eben aus den rationalen Gründen halt, wie der Fall behandelt, also adaptiert worden ist im Anime, finde ich halt, dass Morte Mondschein auf jeden Fall die richtige Wahl ist, nur halt nicht so umgesetzt, wie sie es jetzt umsetzen werden, auch wenn ich durchaus noch gerne abwarten wollen würde, wie es am Ende wird. Nur, dass es halt auch wieder in zwei Episoden umgesetzt ist, heißt halt schon mal nichts Gutes, weil da wüsste ich halt nicht, was sich großartig ändern soll. Es kommt ja nicht mehr Zeit dazu, also wieso sollten sie es jetzt besser umsetzen können? Aber gut, abwarten erstmal. Zumindest steht das bei mir auf der To-Do-Liste. Abwarten und Tee trinken. Ich finde es auch nicht verständlich, dass man, also ich habe Verständnis für alle Probleme, die man als TV-Produzent hat und so. Und es wurde ja auch mal gesagt, Con lief ja früher auf einem anderen Sendeplatz als der jetzt Samstag hier 18.30 Uhr. Und ganz lange Specials sind mit diesem Sendeplatz wohl nicht mehr so einfach möglich. Okay, aber wir wissen ja aus der Vergangenheit, einstündige Specials gehen. Genau, die ja, zum Beispiel auch. Eben für ja. die Umsetzung von Kapitel 1000. Die Klassenfahrt nach Kyoto, das waren zweimal einstündige Specials. Und ich verstehe nicht, dass man das für Episode 1000 nicht hinbekommen hat. Meinetwegen, dann lass es eben wie die Klassenfahrt nach Kyoto eben nur von dem Anime-Produktionsteam und nicht als gesondertes Special mit Extra-Team wie Episode 1. Ich fand, auch wenn die purpurrote Klassenfahrt nicht an Episode 1 rangekommen ist von der Qualität her, geht auch gar nicht, ich fand den Fall trotzdem sehr gut umgesetzt im Anime, für die Möglichkeiten des Anime. Und zumindest dieses Treatment hätte ich für Mod bei Mondschein erwartet. Aber allen Anschein nach bisher, also es wurde bisher nicht angekündigt. Vielleicht lief es auch gestern und es war doch ein einstündiges Special und wir haben alle vorher nichts davon gehört. Vielleicht, aber sie haben es nirgendwo vorher angekündigt, von dem ich wüsste, dass es ein einstündiges Special wäre. Und das für Episode 1000. Für die 1000. Episode, dass man da nicht hinkriegt, ein einstündiges Special zu machen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, ich habe Verständnis dafür, dass Corona auch Dinge einschränkt, aber da kann man bestimmt auch irgendwie drumherum kommen. Ihr wusstet ja schon ein bisschen länger, dass irgendwann demnächst Episode 1000 ansteht. Da macht man sich ja eigentlich schon so ab Episode 900, wenn man die erreicht, merkt man so langsam, hui, wir hatten bisher 900, 100 mehr werden es wohl auch noch werden. Und sich da schon mal Gedanken drüber machen. Und auch mit Corona-Beschränkungen, die man jetzt im letzten Jahr hatte, findet man da doch bestimmt einen Weg, um für Episode 1000 und 1001 zwei einstündige Specials zu machen, wie für die purpurrote Klassenfahrt. Und wie gesagt, ich bringe gerne sehr viel Verständnis auch für Zeitbeschränkungen, geldliche Beschränkungen, personelle Beschränkungen, die Anime-Industrie hat. Es ist eine furchtbare Industrie. Die Leute verdienen alle unter Mindestlohn. Das ist alles ganz, ganz furchtbare Arbeitszustände und so. Das ist dementsprechend auch vielleicht eher an die Produzenten gerichtet, die höhere Ebene, die sowas hier organisiert. Und auf dieser Ebene verstehe ich nicht, wieso man für die 1000. Episode da nicht zumindest ein einstündiges Special. Wir hatten das ja auch schon mal, dass es ein einstündiges Special gab und der dritte Teil war nur eine 20-Minuten-Episode. Hatten wir in der Vergangenheit auch so. Aber dass man für Folge 1000, dass das nicht mindestens ein einstündiges Special ist, wenn auf dem Sendeplatz nur ein einstündiges Special gehen, okay, dann eben nur ein einstündiges Special, Aber die gehen, das wissen wir. Dass man das nicht hinbekommen hat, verstehe ich nicht. Ja, so ernst und so wichtig nimmt man es dann eben doch nicht, wie die Ankündigung eigentlich eingangs suggeriert hat. Traurig, aber wahr. Ich möchte noch sagen, für mich ist das auch die perfekte Wahl für ein Remake, für die 1000. Folge. Absolut. Ich möchte aber auch sagen, noch ganz, ganz kurz, was ich auch als Kandidaten gesehen hätte, für mich persönlich, nämlich die Mumie im Wald, hätte ich gerne vielleicht auch als 1000. gesehen, aber nicht so, natürlich auch nicht so, bitte, nicht. Und auch gerne gesehen wäre vielleicht, also alternativ, ne, als dritter Platz, Mord ist keine Hexerei, beziehungsweise Onkel aus Brasilien. Hätte ich auch gern gesehen. Aber ich bin mit der Wahl, bin ich absolut zufrieden. Es ist die beste Wahl. Nur wie das halt, ja, na, angegangen wird, ist halt, ich möchte nicht sagen, so schlecht wie nur möglich. Sehen wir dann, was am Ende mal rumkommt, ja. Aber bisher... Ja, es ist einfach... Ihr hört mich weinen, ihr hört es. Ja, sagt, wie du schon sagtest, es ist enttäuschend, muss man sagen. Also es war auch bei mir so, sie haben ja wirklich Werbung gemacht und die 1000. Episode ist ja nun mal nicht so wie, ja, es ist die 10. Episode oder die 15. so, sondern die 1000. Episode. Und wir haben ja auch drüber berichtet und dann hatten sie diese Rätsel und man hat auch schon gemerkt, so in der Community so gerätselt wurde und man freute sich und dachte so, ja, die 1000. Episode, ey, das muss der Hammer werden und ja, dann haben wir... Ja, der Hammer folgt ja auch. Ja, und wir haben ja auch in den vergangenen Podcasts auch schon gehört so und auch was Lasse so sagte und ich hab's ja auch gesagt, dass ich damals bei Episode 1 mir nichts drunter vorstellen konnte und dann so erschlagen wurde, hört gerne nochmal in den letzten Podcast rein, wo ich das gesagt habe. Und so dachte ich ja, wird das jetzt auch, vielleicht wird es auch so, aber dass es dann jetzt im Prinzip so wird, also ich war schon überrascht, sage ich mal, als am Ende der Episode 999 eine Vorschau kam. Weil ich so dachte, hey, warum kommt denn da jetzt eine Vorschau? Weil ich so dachte, es wird so ein Remake und hatte so Hintergrundgedanken an Episode 1, dass das so ein Special wird, eine Stunde oder mehr und so. Und war da schon mal überrascht, dass es eben dann sowas kam. Also eine normale Vorschau und allem Anschein jetzt so, dass es ja nur ein normaler Zweiteiler werden wird mit ganz normaler Anime-Episodenlänge, wo ich so dachte... Ja, aber das haben wir doch genau so. Ich meine, die erste Episode davon, die liegen Jahre zurück, haben wir auch gerade gehört. Und ja, dann werden die vielleicht im aktuellen Stil so ein bisschen aufgehübscht. Und die sehen alle ein bisschen 3D-mäßiger aus oder stechen mehr heraus, haben leuchtendere Farben oder keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Aber wir kriegen wahrscheinlich vom Inhalt her keinen neuen Content, so wie es bei Episode 1 der Fall war. Und deswegen, ja, bin ich aktuell von meinem Wissensstand her auch etwas enttäuscht, dass Episode 1000 nur eine einfache, normale Episode wird, wie eine, die wir schon kennen. Und dass da eben nichts mit specialhaft wird und irgendwas extra bei sein wird und so. Ja, und wenn man wirklich Extras einbauen wollen würde, aufgrund dieser sich selbst gegebenen zeitlichen Begrenzung, müsste man höchstwahrscheinlich dann Dinge rausschneiden, die früher mal drin waren. Hä? Hallo? Also ja, da ist viel schief gegangen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und jetzt bleibt einfach nur noch abwarten, gucken, wie die Doppelfolge dann am Ende möglich ist. Ja, klar, sie wird hübscher sein, sie wird sich vielleicht besser anhören, weil die Mikrofonqualität, um Gottes Willen, in 20 Jahren auch etwas besser geworden wird. Tolle Sache, ich freue mich drauf. Also ich hätte locker gerne auf die Collagen verzichtet, wenn wir dafür eine Folge, also allein einen Dreiteiler da gekriegt hätten. Das wäre es mir dann auch schon wert gewesen. Ja, und ich habe ja noch so gedacht, ja, dann sind sie auf der Mondscheininsel und dann kriegen wir wie im Stil von Episode One noch so Szenen abseits, wie sie vielleicht über die Insel schlendern oder keine Ahnung, irgendwelche extra Sachen halt, so wo man so denkt, ja, gut. Aber so halt jetzt aktuell stelle ich mir, im Prinzip kann ich die Enttäuschung nachvollziehen, weil ich aktuell so denke, ja, okay, das hatten wir halt alles schon mal, also ist überhaupt nichts Besonderes. Kann ich im Prinzip auch drauf verzichten, so, also. So halt. Also die Folge an sich ist super, das haben wir ja schon gehört und es ist klar, dass die auch mit dazugehört, auch mit der Botschaft, die am Ende halt vermittelt wird und dass Conan bzw. Shinichi das eben so mitnimmt, diese Tatsache, wie der Fall ausgegangen ist und das sogar in späteren Fällen und er mit Heiji darüber spricht, dass da eben was nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, das ist ja schon ein Zeichen, das ist wichtig und das ist ein Problem, was ihn beschäftigt. Also ist die Episode auf jeden Fall richtig gewählt. Nur eben die Umsetzung halt nicht, ja, wie ihr schon gesagt habt und wie wir es gerade schon x-mal gehört haben. Ich meine, die Folge beginnt ja im Original schon auf dem Schiff. Also man fährt ja schon quasi auf die Insel. Und auch da, wenn man auch nur an Episode 1 denkt, ne, man hätte ja noch zeigen können, wie die zu Hause sind, wie Kororo den Brief erhält, man hätte über Seiji Asor noch irgendwie was machen können, wie er da auf der Insel rumhüpft, alles Mögliche. Da wäre so viel, also meiner Fantasie sind da wenig Grenzen gesetzt, weil ich den Fall einfach auch wirklich, wirklich geil finde. Wie gesagt, man muss nicht mal unbedingt was dazu dichten, was es so nie gab, weil es ist nun mal ein Sechs-Kapitel-Fall. Und wie wir später gelernt haben, später, Das kommt noch nach der dazu, genau. Anfangsphase von Con, wurden Sechs-Kapitel-Fälle ja eher in 3 bis 4 Episoden adaptiert, wo dann auch alles aus dem Manga wirklich Szene für Szene adaptiert wurde. Und in diesen ganz frühen Episoden, da wurden ja noch 5 Kapitelfälle in 2 Episoden und 4 Kapitelfälle in einer Episode und eben dieser 6-Kapitel-Fall in der Laufzeit von 2 Episoden adaptiert. Das heißt, zwangsläufig sind da Szenen drin aus dem Manga, die es nicht in den Anime geschafft haben. Eine Szene übrigens, kleiner Fun Fact, ich glaube, Fazit, schade, wie das gelaufen ist, alles. Kleiner Fun Fact, eine Szene, die es auch nicht wieder ins Remake schaffen wird, ist die Szene, wo Conan das Pulver unter dem Klavier zum Testen ableckt. Also es den Geschmackstest macht und dann feststellt, es ist Kokain. Da hat Gosho Aoyama die Anime-Macher darum gebeten, das nicht darzustellen. Im Ursprünglichen war es schon so geändert, dass Con nur dran riecht. Aber Aoyama sagt, ja, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht hatte, aber man sollte nicht einfach irgendwelche Substanzen so probieren. Das ist vielleicht keine gute Idee. Und diese Szene wird es dann dementsprechend auch nicht ins Remake schaffen, das hat er schon gesagt. Eine andere Sache, falls sich Leute das fragen, ist Detektiv Conan dann jetzt die längste Anime-Serie aller Zeiten? Nein. Detektiv Conan ist und bleibt, wenn die Serie nicht bald von One Piece überholt wird. Aber aktuell ist sie noch die 16. längste Anime-Serie aller Zeiten. Bald wird sie die 15. werden, weil hier ist eine Serie, die gibt es seit den 60 70ern nicht mehr. Die hat 1006 Episoden, da wird Conan bald drüber kommen. Aber ja, die längste Anime-Serie aller Zeiten wird Con vermutlich nie werden, denn das ist Sazae-san. Das ist eine Serie, die läuft seit Oktober 1969 in Japan und hat über 7000 Folgen. Ja, da kommen wir mit Con wahrscheinlich nicht mehr hin. Dementsprechend auf den Titel kann sich Con zumindest keine Hoffnung machen. Aber immerhin in seinem Verlag, Detective Con, war ja der erste Shogakukan-Manga, der 1000 Episoden erreicht hat. Und na, wohl Doraemon ist auch Shogakukan. Das heißt, den Titel von Shogakukan-Manga-Adaption, Anime-Adaptionen, die über 1000 Folgen sind, hat er auch nicht. Aber naja, es ist auf jeden Fall trotzdem ein großer Meilenstein, auch wenn es keine Rekorde bricht. Gut, das war ganz, ganz viel zu Episode 1000. Gehen wir mal. Ach, war aber schön, finde ich. Haben wir Ja, gut gemacht. war auch nötig. Da hatte man auch Redebedarf, hatte ich das Gefühl. Ja, in der Tat. Film 24 ist auch so ein Thema. Das beschäftigt uns jetzt schon ein bisschen länger. Eigentlich wären wir ja jetzt gerade voll auf der Zielgeraden für die Veröffentlichung von Film 25. Aber nein, Corona hat dazwischen gegrätscht und wir sind immer noch bei Film 24. Das ermöglicht aber, wie gesagt, jetzt eine weltweite Premiere des Films in 22 Ländern. Und dazu wurde jetzt ein Teaser veröffentlicht letzten Monat, ein kurzer Teaser, wo das uns allen bekannte Detective Conan Film-Intro gezeigt wurde. Mein Name ist Shinichi Gudo. Jugendfreunde ran, Freizeitpark, mehr zwielichtiger Deal, bla bla bla. Wurde gezeigt in und nach einigen Sätzen wurde immer die Sprache gewechselt. Es wurden uns 5 Sprachen gezeigt, nämlich Japanisch, Englisch, Koreanisch, Chinesisch und Deutsch tatsächlich. Ja, Tobias Müller war in diesem Teaser, der von den Japanern veröffentlicht wurde, war er zu hören. Schön mit japanischen Untertiteln. Ich dachte, jetzt sagst du, war er geschrumpft. Er setzt tatsächlich genau in der Szene ein, wo Shinichi geschrumpft ist. Das heißt, man hört seine Shinichi-Stimme nie, sondern nur seine Conan-Stimme. Dass dieser weltweite Release von Publisher gewünscht ist, hatten wir ja schon von Kase gehört. Aber dass sie ja tatsächlich dafür auch so einen eigenen Teaser machen, das hat mich dann auch noch ein bisschen überrascht. Und finde ich aber zeigt ganz gut, dass sie für diesen Film, wenn er schon ein Jahr verzögert wurde, dann die Premiere auch wirklich zu was Besonderem machen wollen. Und das fand ich schön zu sehen. Ja, ich fand den Teaser auch, obwohl der jetzt also inhaltlich eigentlich nichts gemacht hat, ich fand ihn richtig cool. Ich habe mich total gefreut. Man sieht, die haben Bock. Ich habe auch Bock. Her damit! Kein Problem, her damit! Ich bin bereit. Ich fand das echt toll. Und die anderen Teaser, ja, die haben zwar Inhalt gezeigt, aber ja, aber der war besser. Ich fand die Idee auch unheimlich kreativ, dass man eben ja diesen Sprachenwechsel halt hatte, weil so kennt man ja eigentlich Conan nur, also von meiner Sicht aus, ich bin Deutscher, also gucke ich das in Deutsch und in Japanisch halt, weil es original ist und man da auch mal ja so ein paar Berührungspunkte halt mit hat, aber so privat würde ich zum Beispiel nie auf die Idee kommen, weil ich mit der Sprache nichts am Hut habe, Conan auf Chinesisch oder Koreanisch oder sogar Französisch zu gucken, weil ich genau weiß, da verstehe ich eh kein Wort. La voilà, la Provence. Aber ich finde noch gut zu sagen, was Tobias Müller ja angesprochen hat, von Tobi wurden ja nicht einfach nur irgendwelche alten Worte genommen, von irgendeinem Film rausgeschnitten, das wurde ja auch neu eingesprochen, was ich auch besonders cool fand. Ja, also es ist wirklich, es hat mich auch überrascht und ich habe das auch so in der Form nicht erwartet. Und als dann das immer wieder gewechselt hat und man die anderen Sprachen noch gehört hat, das war schon irgendwie cool. So, dass man tatsächlich mit der deutschen Synchro mit dabei war, war irgendwie witzig. Ja gut, genau. Also, wenn die Deutsche nicht dabei gewesen wäre, wäre ich jetzt auch nicht so euphorisch gewesen. Das ist ja klar, ne? Aber das hat mich schon wirklich, wirklich sehr gefreut. Film 24, weltweite Premiere, natürlich nicht in allen Ländern, sondern in ganz vielen nur. Neben unserer Region hier, der Dachregion, also Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein, startet der Film ungefähr im selben Zeitraum in Taiwan, Hongkong, Südkorea, Singapur, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Brunei, Thailand, Vietnam, Luxemburg, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Kuwait, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien und Frankreich. Sind wir ganz einmal um die Welt gegangen und am Ende wieder bei unseren guten alten Nachbarn rausgekommen. Und da müssen wir natürlich in allen Ländern hoffen, dass diese Premieren nicht von Covid-19 betroffen werden. Mhm. Was natürlich, also wenn jetzt hier in Deutschland zum Beispiel es so weit kommt, dass unsere Politiker wieder sagen müssen, Kinos bleiben doch zu, dann wird diese weltweite Premiere vermutlich nicht so stattfinden können. Das wird in Japan vermutlich nichts machen, da wird der Film trotzdem laufen. Wenn jetzt aber in Japan die Situation sich wieder verschlimmert und dann doch wieder die Kinos zugemacht werden und die japanische Kinopremiere wieder verschoben wird, dann wird sich natürlich wahrscheinlich auch die Premiere in Deutschland verschieben. Ich denke mal, wenn man da logisch rangeht, ist das unvermeidbar. Keine unzusammenhängende News. Der Premierminister von Japan denkt übrigens aktuell darüber nach, den Corona-Notstand in Tokio um ein paar Wochen zu verlängern, weil die Fallzahlen nicht runtergehen. Nun ja, aber es gibt ja eine Sache, die Hoffnung macht für die Kinomacher in Japan, beziehungsweise auch die Filmemacher von Detective Conan. Wir hatten ja im letzten News-Podcast schon darüber besprochen, dass in dieser Pandemiezeit Kimetsu no Yaiba Mugen Train, der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten geworden ist. Kimetsu no Yaiba, eine Serie, die in den letzten 2 Jahren extrem Hype hatte in Japan und die diesen Rekord geschafft hat und dementsprechend gezeigt hat, ja, man kann auch in diesen pandemischen Zeiten Leute viel ins Kino locken. Trotzdem hat ja aber Detective Conan noch einen eigenen kleinen Testballon gestartet, nämlich The Scarlet Alibi, einen Compilation-Film, der die Geschichte der Familie Akai so ein bisschen zusammenfasst. So ähnliche Sachen haben sie bei den letzten Malen schon mal gemacht und auch im Fernsehen liefen ja immer Wiederholungen von Folgen, die Bezug zum Film haben. Aber diesmal haben sie es wirklich als richtig als großes Paket geschnürt, dem ein eigenes Poster, einen eigenen Namen, eigenen Teaser gegeben und dediziert ins Kino gebracht, eben unter diesem gesonderten Titel. Und es sind wirklich nur Zusammenschnitte aus alten Anime-Episoden mit ein bisschen Narration von Minami Takayama in ihrer Rolle als Conan, die dann eben zusammenfasst, was in manchen Fällen passiert ist oder eben einen Übergang einspricht, wenn man halt die Episode wechselt. Und am Ende ist nochmal eine zusätzliche Szene mit Shuichi Akai drin, der den Zuschauer direkt anspricht und sagt, hey, ich habe euch lange warten lassen, aber wir sehen uns bald wieder, eben direkt in Bezug auf den Film. Und von The Scarlet Alibi, der sollte ursprünglich nur vom Mitte Februar bis Anfang März jetzt laufen, bis zum 4. März. Aber tatsächlich, der Film, dieser Compilation-Film war so erfolgreich, dass sie die Laufzeit jetzt verlängert haben, nämlich gar nicht mehr mit Ende, sondern einfach gesagt haben, ja, läuft auch ab dem 5. März, läuft es weiter bis, schauen wir mal, wie lange läuft. Das heißt, die Laufzeit wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. Der Film hat so um die 800 Millionen Yen eingespielt. Das sind so ungefähr 6 Millionen Euro, lass mich nicht lügen. Je nachdem, wie der Kurs gerade steht. Um das in Kontext zu setzen, die richtigen Conan-Filme spielen so mehrere Milliarden ein. So knapp unter 10 Milliarden waren wir zuletzt. Und die Hoffnung ist eben, dass Film 24 die 10-Milliarden-Marke knackt, 10 Milliarden Yen. Das heißt, im Vergleich zu den anderen Conan-Filmen ist das jetzt nichts, aber im Vergleich gerade auch zu anderen Compilation-Filmen und so, die in Japan öfter mal passieren, ist das ein ziemlich gutes Einspielergebnis an der Kinokasse und das dürfte den Anime-Produzenten Mut machen, dass auch Film 24 eine gute Kinopremiere und ein gutes Einspielergebnis haben kann. Unter unseren Usern hatte sich auch die Diskussion gestellt, ja, kommt Film dieses Scarlet Alibi zu uns nach Deutschland vielleicht auch irgendwie, weil in Frankreich ist es wohl so, da zeigen die das im Vorlauf in den Kinos auch tatsächlich, Scarlet Alibi. Man muss dazu sagen, es sind halt alles Folgen, die in Deutschland nicht synchronisiert ist, was da zusammengefasst wird. Und einer hatte das bei uns auch geschrieben, für Kino wahrscheinlich nicht, weil für Kino würde das ja bedeuten, in dem Format, das KZ hat, dass man dann entweder an einem zusätzlichen Tag noch eben Seele buchen muss und quasi eine neue Anime-Night hochziehen muss, parallel. Oder wenn man es eben davor zeigt, müsste man trotzdem noch mehr Saal mieten und das dann zu synchronisieren in so kurzer Zeit oder auch nur zu untertiteln. Ja, Kino, weiß ich nicht. Home Media, ja, keine Ahnung, ob das irgendwie in irgendeiner Form möglich ist oder ob es sich lohnen würde. User hatten geschrieben, ja, aber die Gosho Oyama Collection of Short Stories ist ja noch obskurer und hat Kase trotzdem gebracht. Ist natürlich ein Argument. Und das ist jetzt die große Frage. Kommt The Scarlet Alibi und kommen damit Ausschnitte aus Folgen, die für uns im TV-Anime noch in ferner Zukunft liegen, vielleicht verfrüht schon synchronisiert zu uns? Das ist eine Frage, die können wir hier im Concast leider nicht klären. Beziehungsweise entscheiden. Nee, können wir nicht. Ich meine, wir können jetzt gerne abstimmen, wer ist dafür, dass das zu uns nach Deutschland kommt, synchronisiert? Ja. Natürlich. Ja, also dafür sind wir ja wohl, ne? Ja, okay. Das Ergebnis ist 4-0, stelle ich fest. Die Mehrheit ist erreicht. Mhm. Kase. Ja, sehr repräsentativ. Ja, los geht's, Kase. So einfach ist es natürlich leider nicht. Mal schauen. Wo man sich auch mal umschauen könnte, wenn man zufällig in Japan ist, was für eine quatschige Antwort in diesen Corona-Zeiten, in Japan ist gestartet die neue Conan-Café-Aktion 2021, Erstmals gab es das wieder so 2015, dass so spezielle Themencafés aufgemacht wurden für Detective Conan. In anderen Bereichen gibt es das vielfach. Das sind meistens temporäre Sachen, die sind ein paar Monate, da wird halt ein Café gemietet, drin wird es ausstaffiert mit Sachen von einer Serie und da wird dann eben spezielles Essen im Stil der Serie gemacht. Im Fall von Detective Conan irgendwie ein Curry, was irgendwie in so einer APTX-Teller angerichtet ist und irgendwelche Conan-Getränke, was dann Abwandlungen von normalen Sachen sind. Nebenan ist praktischerweise ein Merchandise-Shop, wo man nach dem Essen einkaufen kann, Klingeling. Und da wird man dann auch bedient von Leuten, die vielleicht irgendwas aus der Serie sagen und so, oder vielleicht auch manchmal verkleidet sind aus der Serie. Das gibt es in Japan ganz oft. Quasi jede popkulturelle Marke macht das immer gerne mal. Und zum Beispiel solche Megamarken wie Pokémon haben auch permanente Cafés. Also die halt immer offen haben. Detective Conan hat eben jährliche Aktionen, wo dann für mehrere Monate diese Cafés offen sind. 2021 steht das Conan Café ganz im Motto von Retro Diner, in Anführungszeichen. Also, dass man die Cafés ausstattet wie Diners in den USA in den 50ern und 60er Jahren. Mit der Jukebox und irgendwelchen Logos und den Charakteren, den Artworks in dem Stil. Und da wird es dann auch wieder exklusives Merchandise geben und so und wie gesagt, das Essen. Dieses Jahr findet es an weniger Locations statt als in den letzten Jahren. Ich vermute mal ganz stark, das hat mit Covid-19 zu tun, auch mal wieder. Wir werden das Thema einfach nicht los. Und das wird dieses Jahr stattfinden, eben in unterschiedlichen Rahmen. Also zum Beispiel hier Tokio eine Location, 24. März bis 27. Juni und eine andere Location in Tokio, 16. April bis 26. September, ganz unterschiedlich. Es sind 7 Cafés in 4 Städten, 3 in Tokio, 2 in Osaka, 1 in Nagoya und 1 in Sapporo, ganz im Norden von Japan auf der Insel Hokkaido. Und diese Aktion findet dieses Jahr auch wieder statt. Corona zum Trotz. Es sind natürlich auf der Webseite ganz großes, fettes, rotes Schriftzug. Beachten Sie aktuelle Hinweise zu den Corona-Maßnahmen. Verlinkt, wo man das alles findet, was wir in Deutschland auch kennen. Am besten eine App runterladen zur Verfolgung. Dieses Personal macht regelmäßig Fiebertests und wäscht sich die Hände ganz oft und desinfiziert alles und die Türklinken und das Besteck und alles Mögliche wird regelmäßig desinfiziert. Und bitte tragen Sie eine Maske. Bitte, bitte tragt Masken, Leute. Auch hier in Deutschland. Tragt doch einfach diese scheiß Masken. Jedenfalls in Japan wird das dann auch so laufen. Und da muss man mal schauen, ob das Conan Café auch toll wird. Ich war da leider noch nie. Aber vielleicht irgendwann mal in der ganz, ganz fernen Zukunft, wenn man wieder reisen darf. Ja, ich will auch. Ich habe mir die Seite auch angeguckt und ich hatte das vorher nicht auf dem Schirm. Also das 2015 war ja, gab es ja diese News auch und dann habe ich mir die Sachen einfach nochmal angeguckt und oh, ja, ich war ein bisschen traurig, dass ich das getan habe. Oh, die war von Ja, mir. Oh. Ich will nach. deswegen, aber ich bin dann fast schon wieder traurig geworden, als ich mir das alles angeschaut habe, was es da gibt, weil man es halt dann doch nicht, also nicht in naher Zukunft planen kann, dass man sich das dann wirklich real angucken kann. Aber es ist halt cool, was es da alles gibt. Also, wenn ihr Lust habt, die Seite ist halt irgendwie ganz nett aufgemacht und ja, es ist interessant, sich das alles anzuschauen. Interessant anzuschauen war sicherlich auch die neueste News, die wir in diesem News-Podcast behandeln werden, nämlich gerade erst diese Woche, wenn ihr es am Sonntag hört, ist ein neuer Trailer zu Film 24 veröffentlicht worden. Es ist der Trailer, der auch am Ende von Scarlet Alibi gezeigt wurde. Ein kleiner erweiterter Einblick. Die über die Hälfte des Trailers ist altes Material oder so ein Logo-Reveal, aber in diesem Trailer, der auf dem YouTube-Kanal von Toho zu sehen ist und natürlich auch bei uns in der News verlinkt ist, gewinnen wir einige neue Eindrücke zu Film 24 eben. Unter anderem natürlich zu Familie Akai ganz viel Conan, aber wir sehen auch ein bisschen was von FBI, Kuro, Sato und Takagi sind dabei. Und wir hören ein paar andere Ausschnitte aus dem Titelsong, dem Filmending von Film 24. Und dieser Trailer kann einen nochmal so ein bisschen einstimmen auf den Kinostart, der voraussichtlich in knapp einem Monat erfolgen wird. Ja, also ich fand den jetzt, ich habe ihn auch gesehen natürlich, wie wir ja alle hier, ich fand ihn jetzt nichts Besonderes, aber ja, war okay. wie du sagst, zum Einstimmen in Ordnung. Aber ich habe ja jetzt keine große positive wie negative Kritik. Zumal ja der auch nicht mehr, also man kann das ja nicht mehr überbieten, ne? Diesen Trailer mit den mehreren Sprachen, also da bin ich ja immer noch hin und weg. Das, ja, da kommt nichts mehr dran ran und der von ihm, der sowieso nicht. Ich fand tatsächlich die beiden Haupttrailer so, diese typischen 90-Sekunden-Trailer mit dem Song, der dann gespielt wird und allem drum und dran, den wir jetzt zu jedem Film bekommen, die fand ich für Film 24 beide so ein bisschen belanglos irgendwie, haben mich nicht gecatcht. Der erste Teaser-Trailer, der erste kurze Trailer, den sie damals veröffentlicht haben, da könnt ihr euch den auch noch mal vielleicht die News raussuchen, das war so ein Teaser-Trailer, der war ganz anders gemacht als die in vorherigen Jahren. Der hatte nämlich keine Dialog und keine Erzählung von Con, was ja normalerweise man immer so hört. Oder hört man so Dialogfetzen, sondern man hatte nur dramatische Musik, Szenen aus dem Film, die so mit Schwarzbänden aneinander geschnitten wurden und dann nur am Ende eben Minami Takayama, wie sie sagt, hier Detektiv Con, The Scarlet Bullet, Filmstart am so und so und so vielen. Und diesen Teaser fand ich tatsächlich noch am besten, weil der hat mal ein bisschen was anderes gemacht und der mal was Neues und der hat mich so ein bisschen immerhin auf der Ebene gecatcht, dass ich das für einen Con-Film, man das normalerweise so nicht präsentiert bekommt. Und das fand ich immer auch die beste Werbung für den Film, neben natürlich dem Teaser mit den verschiedenen Sprachen. Ja, war okay, so, der Film kann jetzt kommen. Naja. Das Ding ist, sie hatten ja schon ihren fetten 90-Sekunden-Trailer. Das heißt, wie willst du jetzt nochmal einen neuen 90-Sekunden-Trailer zusammenstellen, wo du nur neues Material zeigst? Das ist ja auch irgendwie, also dann kommen wir irgendwann auf Hollywood-Niveau, wo man sich nur die Trailer anschauen braucht und den richtigen Film nicht mehr. Und das wollen wir ja sowieso nicht. Ja, ich musste daran denken, also wenn das bei Con tatsächlich so selten ist, ich weiß es tatsächlich nicht, dass es Teaser gibt, die so, also ohne großartig Erzählungen und sowas sind, dann ist das tatsächlich mal cool. Bei den Hollywood-Filmen gibt es das ja typischerweise, dass ein Teaser meistens etwas unaussagekräftiger in dem Sinne ist, also dass er halt noch nicht die Story vorwegnimmt. Ich muss gestehen, ich mag Teaser generell mehr. Also Teaser hypen mich mehr auf einen Film als einen Trailer, eben weil dieses typische, oh, dann kenne ich jetzt schon zu viel von der Handlung oder ich sehe gerade schon zu viele Standardszenen, die ich irgendwie dann schon einordnen kann, das mag ich eh nicht. Also wenn ich dann sehe, dass Trailer irgendwie über die 1-Minuten-Marke gehen, also so oder 1,5 Minuten, dann kriege ich schon immer, ja, weiß ich nicht, habe ich schon immer Sorge, dass ich zu viel sehe. Deswegen muss ich gestehen, Teaser mag ich generell eh mehr. Und das Einzige, was ich cool fand bei dem Trailer war, dass einer diesen einen Shot von Ei mit der Brille drauf, der hat mich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das kurz gesehen, ich habe mich richtig gefreut darüber. Ich mag das, wenn sie die Brille trägt, das ist irgendwie, war das cool. Habe ich mich irgendwie drüber gefreut. Das Ding ist, Trailer für Anime-Filme und auch für Con-Filme dementsprechend, diese 90-Sekunden-Trailer, sind fast immer gleich. Man startet meistens mit so einer Dialogzeile, dann kommt irgendwas aus dem Original-Soundtrack, was so ein bisschen Upbeat ist, man hört irgendwelche Dialogfetzen zusammen und dann so in der Mitte des Trailers kommt so eine Szene, wo die Musik aussetzt und ein Charakter sagt irgendwas Dramatisches, was er im Film sagt und dann setzt der Titelsong ein, den man eben für den Film hat, eben bei Con die Endings und bei anderen Filmen dann eben auch irgendwelche Insert-Songs und dann geht's nochmal richtig ab mit Szenen und dann am Ende, es ist sehr formelhaft und es ist fast immer gleich. Und diesem Schema folgen auch die Con-Filme in den langen Trailern und diese Teaser-Trailer, die es vorher gibt, die sind meistens so 30 Sekunden. Die sind bei Con auch immer sehr formelhaft gewesen. Und Film 24 in den letzten 10 Jahren war tatsächlich mal der erste, der da von der Norm abgewichen ist für so einen Anime-Trailer. Und wie gesagt, das fand ich gut. Ja aber auch ansonsten, bei Hollywood zum Beispiel schaue ich mir gar keine Trailer mehr an. Ich finde, dass diese Trailer-Kultur ist inzwischen so ausgeartet, dass man dem Filmzuschauer so wenig zutraut, dass man ihm so viel zeigen will wie möglich. Und dann, das catcht mich überhaupt nicht mehr. Aber bei Con gucke ich natürlich alles, weil es ist Detektiv Con. Apropos alles schauen, damit würden wir jetzt auch schon zu den Anime-Episoden in Japan kommen. Und an dieser Stelle, wer früher auch die Podcasts gehört hat, ist es soweit, dass wir Kevin verabschieden. Oh Gott, ich? Hurra, ihr freut euch schon, ich merke das. Na gut, aber so leicht werde ich nämlich nicht los, denn ich habe noch ein paar Worte zu sagen. Ich bin ja nur hier, weil ich euch mag. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Ja. Und ich möchte aber erstmal danken den Serverboostern auf unserem, natürlich, Discord-Server. Ich fange mal unten an. Wolf Mittler, Melchante, Jasutil, Sunny, wie schreibt man eigentlich den Buchstaben? Naja, Anne, Stella Sommer, Original Nö und Sherry Berry, die uns den 15. Boost und damit Level 2 gerettet hat. Wenn ihr ihn auch retten wollt, kommt rein, boosten. Und wir haben noch ein paar Patreon-Supporter. Anime Girl Fan, ich mache nun mal alphabetisch, weil das nun besser geht. Anime Girl Fan, Anne, der Sabine, Edge, Hanifu. Ich habe da schon mal was von ihr gehört. Kagome, Kaito Shinichi, Karasuma, Original 0, Sherry, Berry, meine Güte, Sky Eye, Sunny, Swallow Timara und The Sums Amers, genau. Danke, danke euch, danke, danke euch. Wenn ihr mich wieder hören wollt, passt auf, dass der Server beim nächsten Mal die 30 Boosts hat, dann komme ich zurück. Keine Ahnung. Ja, bitte, komm wieder. Euch noch viel Spaß beim Weiterhören. Ich freue mich, wenn ihr euch gefreut habt, dass ihr mich wieder gehört habt, denn ich war zuletzt 2018 bei einem Themenpodcast dabei. Wer von euch da dabei war, Daumen hoch. Wer da nicht dabei war... Hört euch das am besten jetzt an. Ja, genau. Und danach Daumen hoch. Ja, ihr kommt nicht drum rum. Und nun wünsche ich nochmal viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es ist glatt wie in alten Zeiten. Und ja, du bist immer gerne hier gesehen, gehört. Wir freuen uns. Bei den Anime-Episoden kommen wir zunächst zu Episode 996, Ein kluger Falke verbirgt sein Verbrechen, was übrigens eine Anspielung auf ein japanisches Sprichwort ist, mit ein kluger Falke verbirgt seine Krallen, also er zeigt nicht seine wahre Stärke. Und über die Episode werde ich jetzt noch ein bisschen was erzählen. Konnen, Ran und Kogoro sind in den Außenbezirken von Tokio in einem traditionellen Café zur Gast, wo man auch Shows mit eben Falke sehen kann. Es kann Puffreis gemacht werden unter anderem und man kann da ganz traditionell toll Sachen essen und allem so drum und dran. Conan, Ran und Kogoro sind bei diesem Café, weil ich habe nochmal drüber nachgedacht, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst bei der Episode, aber wir erfahren eigentlich nie so richtig, warum die eigentlich da sind. Normalerweise kriegen wir ja immer so eine Rechtfertigung, aber diesmal haben sie wohl scheinbar einfach einen Ausflug gemacht. Wir lernen den Betreiber des Cafés kennen. Seine Frau, die beide ihren Job dafür aufgegeben haben, um dieses traditionelle Café zu eröffnen. Wir lernen einen Falkner kennen, der da eben die Falkenshows macht. Wir lernen einen Bauern kennen, einen Reisbauern, der da seine Puffreisshow macht, wie eben Puffreis hergestellt wird. Und wir lernen... Nee, das war schon alle. Doch eine Person lernen wir noch so ein bisschen kennen, nämlich eine zwielichtige Gestalt, mit dem der Kaffeebesitzer einen Deal macht, was Con heimlich mitbekommt. Und es begibt sich dann so, dass der Besitzer des Cafés dann, nachdem er diesen shady Deal hatte, loszieht in den Wald, weil seine Frau möchte den Gästen gerne so eine spezielle Suppe bzw. Eintopf machen, wozu man Wildschweinfleisch serviert. Und das Wildschwein, wir sind hier in Außenbezirken von Tokio, wird stilecht frisch gejagt und dazu zieht der Kaffeebesitzer los, schön mit Jägeroutfit, Warnweste, Mütze und eine Schrotflinte, um eben ein Wildschwein zu erlegen. Und währenddessen kriegen die Gäste schön was geboten. Es wird Puffreis gemacht, was einen sehr lauten Knall nach sich zieht. Den Kogoro fast für einen Schuss von einer Waffe empfindet. Wir sehen, was die Frau alles für schöne Figuren und für so eine schöne Bahn, wo so eine Kugel runterläuft, wie sie das alles aufgebaut hat mit ganz vielen Tieren schön. Und wir sehen eben den Falkner, der so seine Falkenshow macht. Ja, ganz typisch kennt man vielleicht, dass Ran und Con dann so einen Handschuh ankriegen und dass der Falke dann eben auf ihren Arm so landet, dass sie den halten dürfen und so. Und der Falke fliegt dann auch, soll einmal über die ganzen Felder fliegen, um am anderen Ende ganz viel ein Stück Fleisch zu holen und dann eben toll, man kann dem Falken Kommandos geben, super. Als der Falke dann aber drüben ankommt, gerät er quasi ins Taumeln kurz vor seinem Ziel und fliegt ins Dickicht. Und kurze Zeit später hört man einen lauten Schuss erneut oder beziehungsweise zum ersten Mal vielleicht. Und alle rennen natürlich los, weil sie denken, huch, was ist denn da irgendwie passiert? Und sie finden die Leiche vom Kaffeebesitzer. Er ist tot. Und zuerst Kuro sagt, es war ein Unfall, weil der Falk ist ja irgendwie so ins Gebüsch geflogen, als er da irgendwie runtergeflogen ist und sein Ziel nicht erreicht hat. Und Kuro sagt dann, ja, es war irgendwie, der Falke hat ihn halt angegriffen und dabei hat er sich versehentlich mit der Schrotflinte selbst erschossen, als er dann irgendwie damit rumgefuchtelt hat. Obwohl die Wunde eigentlich irgendwie so frontal war und so, keine Ahnung, Migure und Takagi, die eingetroffen sind, sind skeptisch. Conan untersucht das Ganze dann und findet nebenbei so die ganzen Beweise, die wir vorher als Zuschauer nicht sehen konnten, und löst dann im Endeffekt den Fall auf. Es ist ein Einteiler, das heißt, es geht wie alles, wie immer, alles relativ schnell. Und ja, das ist dann der Fall gewesen. Und am Ende sind Kogoro, Conan und Ran wieder in Tokio. Und Kogoro sieht ein paar Krähen und hat vorher erfahren, dass Falkner ja vielleicht Krähen vertreiben, wenn sie eben in der Umgebung sind, weil Krähen, wenn sich Krähen irgendwo einnisten, kann das für die Anwohner sehr viele Probleme bereiten, deswegen mit Falken kann man dagegen vorgehen. Und versucht Kogoro ein paar Krähen zu verscheuchen, die greifen ihn aber stattdessen an und der rennt unter Schmerzen weg. Und wir bekommen am Ende nochmal den Falkner zu sehen, der zu uns Zuschauern sagt, Falken greifen keine Menschen an, Krähen aber schon, also sei bitte vorsichtig. Und Ran und Conan dann sagen, okay. Und Kuro, der sagt, ich hätte sie mal eingelassen. Ja. Nun ja. Dieser Fillerfall war irgendwie nichts. Also, es war irgendwie schön, es war irgendwie ganz nett hier so Außenbezirk von Tokio. Man ist viel im Wald, man hat ab und zu mal so Szenen, wo nicht so viel passiert, weil die alle irgendwie rumsitzen und die Szenerie genießen. Und dann läuft dann mal so ein paar Tanukis rum und man sieht schöne Aufnahmen von dem Falken, wie er sich mal ein bisschen umguckt und so weiter und so fort. Ja, aber der Fall so an sich, es war richtig offensichtlich, was da mit dem Falken irgendwie war. Das hat man sofort gesehen. Das war auch nicht irgendwie mysteriös, sondern hat man sofort gesehen, okay, das war hier irgendwie auch das mit dem, wie der Schuss nun irgendwie verborgen wurde, so zwinker, zwinker, Puffreismaschinen machten laut Knall. Und dann der Moment, wo Conan rausfindet. Oftmals hat man ja so Momente so in der Mitte des Falls, beziehungsweise dann im Manga, dann im vorletzten Kapitel, wo Conan irgendwas bemerkt und dann so, aha, jetzt habe ich den Fall durchschaut. Und als Zuschauer hat man oft das Gefühl, hä, was hat Conan jetzt? Also ich weiß, was Conan gesehen hat, aber was hat das jetzt mit dem Fall zu tun? Wie kommt er dadurch auf den Täter? Und in diesem Fall war das so, Conan sieht was und denkt sich, ha, wie ist das? Und man denkt sich als Zuschauer, ah ja, jetzt ist es richtig offensichtlich, wer es ist. Und der ist es dann auch. Ja. Und dann ganz merkwürdig, also am Anfang war das alles so langsam und man hat irgendwie 10 Sekunden auf diese Einstellung, wie Conan, Ran und Kuguro da irgendwie auf der Terrasse sitzen, von hinten so aus dem Raum. Und zwischendrin gibt es die ganz komische Szene, wo irgendwie vorgetäuscht werden sollen oder wo wir als Zuschauer denken sollen, der Falkner würde gleich seinen Falken umbringen, da irgendwie, weil er irgendeine Creme damit so nah an den Falken geht und die Musik schwillt an und dann kommt Conan ran und sagt, bitte bringen Sie Ihren Falken nicht um. Und der Falkner so, keine Ahnung, ich wollte ihm hier nur Medizin geben, weil sein Bein verletzt ist. Der mir so, warum wolltet ihr uns jetzt denken lassen, der will seinen Falken umbringen? Was stimmt? Was ist los mit euch? Keine Ahnung. Alles irgendwie merkwürdig und ja. Der Falke war ganz süß, also I guess 2 von 5 Wildschwein-Eintöpfen. Ich fand die Folge nicht gut. Ja, würde ich mich anschließen. Ja, weil die, also gleich auf den Punkt gebracht, 2 von 5 Holzskulpturen. Der Fall an sich war überhaupt nicht spektakulär oder so. Ich fand halt nur so, die Umgebung und das Setting fand ich so ein bisschen nice und die Erlebnisse sozusagen in diesem Dorf da, in diesem Café, was die aufgebaut haben und dann mit dem Bauern da, der eben als einiger von wenigen nur noch da diesen Puffreis selber herstellt und wie man das da so ein bisschen ja, er lebt so ein bisschen altmodisch, so schön. Und dann, ja, der Falkner mit seinem Falken und so, das waren so nette Szenen. Aber ja, ansonsten war es auch wirklich offensichtlich. Und man hat ja auch wirklich gesehen, wie der, wo der Falke da hängen geblieben ist und was passiert ist. Und ja, dass man da nicht drauf kommt, dass da irgendwie mit einer Schnur irgendwie was hantiert, fingiert worden sein könnte. Also da habe ich als erstes dran gedacht, weil man so das von Conan mittlerweile kennt. Ja, man kann irgendwie mit einer Schnur irgendwas machen, dass dann diese Schnur irgendwo irgendwas auslöst und so. Und ja, ne? Erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an den letzten Podcast über den Episoden, wo ich auch irgendwie sowas gesagt habe. Da wäre ich sofort drauf gekommen und da denken die nicht dran. Aber gut, das ist Vergangenheit. Wir sind jetzt hier, aktuell hier. Ja, ansonsten, ja, Visa ist nicht so viel passiert. Und ja, auch das Motiv am Ende vom Täter, also das war auch irgendwie so richtig seltsam und merkwürdig und ja, alles nicht so besonders. Auch die Szene, die Lasse schon angesprochen hatte, wo Rand dann sagt, sie wollen jetzt aber nicht ihren Falken umbringen, wo ich so dachte, am liebsten hätte ich mit Rand gesprochen und gesagt, Rand, wie kommst du jetzt darauf? Warum? Es gab überhaupt keine Anzeichen dafür. Also das, ja, es war fast so, als hätte sie die bedrohliche Musik aus dem Hintergrund gehört, den wir Zuschauer gehört haben. Weil die Musik hat wirklich versucht, uns das zu vermitteln, dass jetzt gerade was Bedrohliches passiert. Ja, hat sie das habe ich überhaupt nicht. Also das war völlig fehl am Platz. Ich dachte so, ja gut, der sitzt da jetzt und isst mit dem halt was. Das ist ja ganz normal. Ich meine, das ist sein Haustier, Hausfalke oder keine Ahnung, sein Freund, wie auch immer er den betitelt. Aber ja, das war so auch so völlig aus dem Zusammenhang gerissen, wo ich so dachte, warum sollte man das jetzt? Aber gut. Ja, von daher, ehe man sich weiterhin noch irgendwelche Fragen, wieso und warum stellt, nochmal kurz auf den Punkt vom Anfang, 2 von 5 Holzskulpturen. Ja, also ich glaube, so weit weicht meine Meinung davon tatsächlich auch nicht ab. Ich muss gestehen, hätten sie die Erzählung, also die Idee für den Fall fand ich eigentlich im Grundsatz gut. Deswegen bin ich mit dem Fall tatsächlich auch glücklicher als mit manchen anderen Episoden, einfach weil es wenigstens ein Trick gibt und weil man so ein bisschen mitdenken kann, wie es gewesen ist und so weiter. Aber dadurch, dass sie halt das mit der Fischleine so offensichtlich gemacht haben, dass Con da was sieht, schon was dann von der Sonne reflektiert wird, das hätte man einfach vielleicht nicht erzählen sollen an der Stelle. Weil er findet ja eh später diese Schnur. Und das hätte ja vielleicht dann sogar schon gereicht an der Stelle. Also ich weiß nicht, dass mir fehlte halt irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass die Handlung einfach schlecht erzählt worden ist. Auch das mit diesen Falken zwischendrin, das hätte man einfach rauslassen sollen. Da hätte man irgendwie anders Con dazu bringen können, dass er feststellt, dass der Falke eine Wunde hat, eine Verletzung hat. Das hätte man ganz anders erzählen können. Dann wäre die Folge vielleicht auch nochmal einen Tacken besser gewesen, sodass ich dann irgendwie vielleicht auch geneigt wäre, die 3 von 5 zu geben, weil es halt vielleicht mit der besseren Erzählung dann gar nicht so der schlimmste Filler aller Filler gewesen wäre. Es gab halt schöne Szenen. Ich fand den Falkner tatsächlich sehr, sehr nett als Charakter. Den hatten sie sich eigentlich gut überlegt. Da hätte man bestimmt noch mal mehr mitmachen können. Auch mit der Frau hätte man bestimmt auch noch mal ein bisschen anders aufziehen können. Und dann wäre es tatsächlich noch mal eine solidere Filler-Folge gewesen. So insgesamt kann ich mich da bei den 2 von 5 Falken anschließen. Was mir aufgefallen ist oder was ich vielleicht spielt mir da auch meinen Kopf einen Streich, aber diese Endszene mit den Krähen, da muss ich halt irgendwie mal schmunzeln. Immer wenn Krähen mit in die Folge aufgenommen wird, dann zieht man halt immer direkt diesen Bezug zur schwarzen Organisation und irgendwie fand ich das schon wieder das Witzigste, eins von den witzigeren Enden für so einen Filler, in der, also wenn man das sozusagen übersetzt für, also wenn man die Krähen halt übersetzt für schwarze Organisation. Das fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Aber ja, ansonsten halt Standard-Filler-Folge. Nichts Besonderes leider. Was auch noch ganz witzig ist, fiel mir jetzt gerade ein, von dieser Beweisführung am Ende, die geht ja auch ganz schnell von diesem Moment von, wo ist ihr Beweis? Zu, ah ja, okay, Beweis ging es ja auch ziemlich schnell, weil dieses Ganze mit, der Täter hat die Kleidung von dem angezogen, um was vorzutäuschen, und dann ist noch ein Blutfleck richtig unauffällig auf der Haut des Täters. Das war schon mal super dumm. Aber auch noch natürlich mal wieder lustig, dass Con sagt, da dieser rote Blutfleck auf ihrer Haut. Und bei Con ist ja schon seit Ewigkeiten das Blut immer schwarz, weil wir wollen ja den Zuschauern, die abends dann Abendbrot essen, wenn sie Con gucken, nicht den Appetit verderben. Deswegen machen wir das Blut freiwillig schwarz, obwohl Anime-Serien, die davor laufen, alle rotes Blut haben. Und man das wirklich nicht machen müsste, außer eben wegen dieser bescheuerten Erklärung. Das war natürlich auch vielleicht unabsichtlich zum Schmunzeln mit diesem roten Fleck, während sie auf ihrer Haut quasi Öl hat. So schwarz ist es inzwischen. Das Blut, ja, war auch dieses mit dem, sie hat, der Blutfleck auf der Kleidung, auf dem Opfer ist so absurd groß. Und dann zieht sich der Täter das an, um irgendwas vorzutäuschen. Und natürlich bleibt irgendwo Blut kleben, das hat der Täter nicht bemerkt. Ach, da war die Folge fast schon, da habe ich schon nur noch so mit dem Kopf geschüttelt und mir da, ja, okay. Ging wenigstens dann schnell. Naja. Machen wir dementsprechend auch ganz schnell weiter mit der nächsten Episode 997, die Verschwörung im Smiledorf, vom selben Autoren wie das Detektivtaxi, der Insektenmensch oder auch die Tokyo Balls oder die Tokyo Grannies. Dieser Schreiber ist ja inzwischen in Fankreisen schon so einem halben Meme geworden wegen der Qualität seiner Episoden. Olli, ist die Episode denn ein bisschen besser diesmal? Das ist sehr gut. Also, ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es nochmal dazu kam, weil soweit ich mich erinnere, hatten wir doch schon mal über diese Episoden von diesem Autor gesprochen und ich meine, dass du damals gesagt hättest, oder vielleicht war das auch nur ein Wunschdenken von uns, dass er nicht das nicht mehr machen sollte, dass er eben nicht nochmal daran sollte, weil, ja, aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, nur vorweg sei gesagt, ich dachte, ich hätte die Tokyo Grannies wiedererkannt, aber komme ich später nochmal darauf zurück. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wir beginnen nämlich damit, dass Conan in irgendeiner Luxuslimousine sitzt und irgendwo hingefahren wird. Ja, und dann ist er angekommen, steigt aus und dieser Mann, der ihn begleitet, ist so ein Mitarbeiter des sogenannten Smiledorfes und der ist auch voll nett, übertrieben, übertreibt total mit seinem, ach, Herr Conan, steigen Sie aus und er grinst die ganze Zeit so und ja, sagt dann, wild schön, dass Sie da sind, die anderen sind auch schon alle da. Und wir wissen halt gar nicht, wer ist überhaupt alles da. Und das erfahren wir aber denn alles, denn Conan geht in so einen Raum. Ja, da sitzt, ist so ein großer, riesiger Tisch. Und da dachte ich dann erst, wieso sitzen da die Tokyo Grannies? Ich dachte, das hätten wir schon mal. Ja, da sitzen nämlich vier ältere Damen, die meines Wissens auch irgendwie fast genauso aussehen wie die. Und ich dachte erst wirklich, die wären das. Und denen gegenüber sitzen die Detective Boys Ayumi, Genta und Mitsuhiko, wir kennen sie und sie haben sich nicht verändert, sind immer noch die gleichen. Und ja, dann erfahren wir auch erst dann überhaupt, ja, was das überhaupt alles für so eine Sache da ist, dass das nämlich irgendwie so eine Art Seniorenheim ist. Die älteren Damen sind halt alle Senioren, die in dieser Residenz, nenne ich sie mal, wohnen. Und die hatten mal so eine Bustour gemacht und aus irgendeinem Grund waren da die Detective Boys, haben da irgendwas gegessen und die waren total gehypt drauf auf die Kinder und Detective Boys und deswegen haben die Betreiber dieser Residenz, der eben Mann und die Frau, die betreiben das halt, das sind die Inhaber, die haben dann eben gesagt, ja, dann laden wir die mal ein und ja, hier sind wir. Und ja, da sind wir dann und jeder dieser älteren Damen hat halt, ja, einen Detective Boy Fan sozusagen, also jeder mag irgendwen anders, eine mag Ayumi, eine mag Genta, eine Mitsuhiko, eine Conan, so haben wir insgesamt 4 auf 4. Ja, und im Prinzip wollen sie sozusagen den älteren Damen, also die Herrschaften des Seniorenbetreibers Hauses, haben halt sich so gedacht, ja, wir erfüllen denen mal einen Wunsch und das ist deren Idol, die Kinder, dann sollen die doch mal einen Tag mit denen verbringen. war eigentlich eine ganz nette Geste. Und Conan sagt sich so, nee Leute, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ne? Mach das hier ohne mich. Und eigentlich will er dann gehen und dann rufen sie aber Endo. Und das ist so ein richtig fies dreinblickender, muskelprotziger Bodyguard. Könnte man denken so, also so ein Sicherheitsmitarbeiter von da. Und ja, dann guckt Conan den an und sagt sich, ja, okay, dann bleibe ich doch lieber hier. Ja, und dann nimmt jede der vier Personen, eben also der vier älteren Damen, einen Detective Boy mit auf ihr Zimmer. Halt jeder der, dessen Fan er ist. Und dann passieren ganz komische Sachen. So, Conan ist zum Beispiel so, die Frau hatte einen Traum und zwar wollte sie ihrem Enkelkind ein Schlaflied singen. Und deswegen spielt Conan halt, also jeder Detective Boy spielt ein Enkelkind. Und Conan ist dann im Bett und ihm wird ein Schlaflied vorgesungen. Und ja, Mitsuhiko soll alle möglichen Früchte probieren, weil das deren Traum war. Und Ayumi ist eher in so einer Horrorgeschichte gelandet, weil sie von dieser Frau, die hat so ihre 10.000 Gebisse irgendwie alle aufbewahrt und da Diamanten dran geklebt und hat sich als Bauchrednerin versucht und klappert mit den Zähnen. Und Genta ist auch ganz skurril, weil die Frau irgendwie so eine Hype auf Erfindungen hat und dann auf einmal fliegt die mit einem Raketenrucksack aus dem Fenster raus und die Detective Boys flüchten alle aus diesen skurrilen, merkwürdigen Situationen, treffen sich im Garten, tauschen sich aus, was sie halt alles für einen Blödsinn erlebt haben. Ja, und dann sagen sie sich halt ehrhaft, wie sie aber sind, ja, eigentlich ist das alles voll blöd hier, aber wir können hier einfach gehen, weil das die alten Damen mögen uns halt, ne, und wir sind nette, liebe Leute. Und als sie dann sozusagen wieder zurückgehen wollen, belauschen sie die Inhaber und da kommt dann eben raus, dass die nur auf das Geld dieser Damen aus sind und die wollen die eigentlich, ja, die haben das Geld von denen, das verwalten die und das wollen die irgendwie zur Seite schaffen, um sich davon ein Hotel in Dubai zu kaufen und dann groß expandieren und halt so ein riesen, ja, Betrug halt. Und deswegen wollen die mit den alten Damen so einen Vertrag dann machen. Und ja, als die merken dann, dass die Kinder sie belauscht haben, rufen sie wieder Endo, den Bodyguard, der dann die Detective Boys alle einfängt, um sozusagen zu verhindern, dass die älteren Damen diesen Vertrag unterzeichnen und die bösen Inhaber freie Hand haben. Und ja, damit sind wir auch schon kurz vor Ende der Episode angelangt. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen lächerlich bei dieser Episode ist, will ich das Ende hier nicht verraten. Und ja, gehe mal direkt über zur Bewertung. Ja, es ist lustiger in der Erzählung gewesen, als ich so dachte. Ja, weil im Prinzip alles, was ich gesagt habe, ist der Inhalt der Episode. Und als ich am Ende angekommen war, dachte ich so, ja, das war's jetzt. Und was ist passiert? Es ist gar nichts passiert. Also, ja, und deswegen ist diese Episode auch absoluter Schwachsinn und kriegt von mir auch nur einen einzigen, keine Ahnung, Reus von insgesamt 5, die es hätte haben können. Nee, hoffentlich nicht. Ja, also diese Episode kann man absolut auslassen. Da passiert nichts und das, was passiert, ist teilweise verstörend, seltsam, man kann es nicht nachvollziehen. Diese Frau, die einfach aus dem Fenster fliegt und ja, ganz merkwürdig und ja, also da weiß ich, fällt mir gar nicht so groß viel zu ein, weil ja, es passt allerdings jetzt ins Bild, dass Lasse gesagt hat, dass das vom Insektenmensch-Autor und die anderen komischen, die er noch gemacht hat, die mir nicht einfallen gerade gemacht hat, weil das passt irgendwie so zusammen dazu. Ah ja, hier die Tokyo Grannies, wo ich dachte, wieso sind die denn jetzt schon wieder dabei? Und ja, die waren es dann aber irgendwie nicht. Also ja, ich kann nur sagen, diese Episode muss man absolut nicht gesehen haben. Ich würde sie mir auch nicht nochmal angucken. Die war wirklich Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Also hatte auch keinen Story-Inhalt und nix. Und dann ja, sind sogar meine Gedanken sogar so ein bisschen abgedriftet, als Endo die Detective Boys verfolgt hat in seinem Stechschritt gerade, dachte ich so, das ist doch kein Mensch, das ist ein Cyborg oder so, den die programmiert haben, weil der sich so kantig bewegt hat und so. Aber am Ende war es dann wohl doch nicht nur normaler Mensch. Und das war meine vielleicht ausflüchtige Fantasie, die irgendwo noch ein bisschen Spannung oder Sinn in die Episode hauen wollte. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe da keine Worte mehr für. Das wäre natürlich der super Plot-Twist, wenn der Endo ein Cyborg von Professor Agatha wäre. Und Agatha ist eigentlich der Mastermind in diesem ganzen Seniorenheim, um seine Finanzierung, um seine Roboter-Experimente zu finanzieren. Das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut gewesen. Alles wäre besser gewesen. Aber ich befürchte, Agatha möchte man nicht so negativ darstellen. Woran es mich auch erinnert hat, ist, wenn man sich noch erinnert, eine alte Filler-Folge so in den 700ern, die Detective Boys versus die Detective Rentner oder Senioren. Ja. Wo ja so eine Senioren-Detektivbande aufgetaucht sind, wo jeder der Detective Boys, außer Halber natürlich, die spielt er ja meistens nicht mit in solchen Folgen, dann äquivalent hatte, also so einen dicken, ich bin dicklich und red immer nur vom Essen, so wie Genta. Das mache ich doch gar nicht, sagt Genta dann. Und ich bin die Frau in der Gruppe, wie Ayumi, und ich kreische immer nur rum und trage nichts bei. Und dann Ayumi auch, das stimmt doch gar nicht. Und ich bin der Anführer und trage eine Brille, deswegen bin ich Conan. Und Conan dann sagt, ihr müsst den Vergleich echt nicht so forcieren, Leute. Die Episode könnte man sich doch vielleicht stattdessen ansehen, statt dieser Episode. Das ist zwar auch keine unbedingt gute Filler-Folge gewesen, ich weiß nicht mehr, wie wir sie damals bewertet haben, aber ich glaube, sie war auch nicht gut, aber doch wahrscheinlich noch besser, zumindest als diese Episode. Man muss zwar schon zugeben, es ist so absurd und so lächerlich und so bescheuert, dass es schon fast so eine morbide Kuriosität auslöst. Und vielleicht ist diese Absurdität, Humor durch einfach so absolut bescheuert sein, das scheint ja auch das Zielmittel von diesem Autoren zu sein. Aber das, was du gesagt hast, Olli, ich glaube, das war Wunschdenken von uns, dass wir hoffen, dass er sein komödisches Writing in Serien lässt, die eher comedy-mäßig aufgebaut sind. Und dieses Wunschdenken werde ich einfach erneuern, weil ich sage, ey, bestimmt, das hat ja, ich kann das in irgendeiner Comedy-Serie, die auch wirklich auf Comedy ausgelegt ist, beziehungsweise auf pure Comedy. Conan kann ja auch manchmal durchaus witzig sein und soll es ja auch sein. Aber so, mach das doch einfach in einem Anime, der besser dafür passt als Detective Conan. Bitte. Also, das Ding ist, ich weiß, dass ich die Gürteltier-Episode theoretisch beim letzten Mal verteidigt habe. Und das würde ich wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen immer noch tun. Aber diese Episode, die jetzt, das geht einfach nicht. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo Olli denn einen Punkt herzaubert. Es ist doch eigentlich eine glatte 0 von 5, weil du hast kein Mystery, wirklich nicht. Es ist, also das, was da angeblich ein Mystery sein soll, das ist, keine Ahnung, das ist nix. Und also die Hälfte der Folge waren ja auch irgendwie nur Namensaufzählung, dann irgendwelche Reaktionen, Reaktionsgeräusche, wenn du die Hälfte der Episode kannst du einfach rausschneiden. Du hast vielleicht 5 Minuten an Inhalt, wenn du es forcieren willst. Und ich habe halt auch die ganze Zeit gehofft, dass es noch irgendwie ein Traum ist von irgendeinem von denen oder irgendwie, keine Ahnung, eine Erklärung gibt, warum das so abstrus ist. Und ich meine auch, dass wenn man jetzt da rangeht und sagt, dass es in irgendeiner Art und Weise Comedy, ich fand manche Szenen einfach nur verstörend, wo sie Genta in den Popo kneift und dann anschließend anfängt zu tätscheln auf dem Popo. Da habe ich einfach nur gedacht, was gucke ich mir denn jetzt hier gerade eigentlich an? Das geht halt gar nicht, auf gar keiner Ebene eigentlich. Und ich finde, das war jetzt in den, also den Insektenmenschen habe ich mittlerweile auch gesehen, das war auch skurril, aber das war jetzt nicht auf diese verstörende Art und Weise skurril. Und es wird halt nur jedes Mal wieder schlimmer. Also ich will gar nicht wissen, was danach noch kommt, weil das möchte ich mir wirklich nicht angucken. Ich glaube, ich muss irgendwie abwarten, bis der Autor oder was auch immer das ist, bekannt gegeben ist, wenn ich Sorge habe, dass es von demjenigen sein könnte, dann gucke ich mir die Folge aktiv nicht an. Keine Ahnung. Oh. Skurril. Also, bei mir sind es definitiv 0 von 5. Ich weiß nicht, kann ich... Nee. Ja, dann vielleicht zur Erklärung. Also, bei mir gibt es quasi die 0 nicht. Also, 1 ist das Schlechteste. Ja, aber... Okay, dann ist es in Ordnung für mich, Olli, aber... Ja, ein bisschen was kann man ja finden. Zum Beispiel, ich höre Minami Takayamas Stimme ganz gerne. Also, und sie hat bestimmt als Sprecherin dieser Folge auch mal wieder einen guten Job gemacht, für den sie es verdient hat, bezahlt zu werden. Und ich meine, hey, diese Folge hat auch zur Finanzierung ihres Lebens beigetragen. Das gönne ich ihr. Ja. Okay. Ja, gut. Schön. Ja. Toll. Auf diesem Niveau sind wir angekommen. Ganz schnell weg. Episode 998. Die Bratpfanne des Hasses. Klingt jetzt auch erstmal vielleicht wie etwas, was dieser Writer geschrieben haben könnte. Tatsächlich ist das aber Gott sei Dank nicht der Fall. Und über die Episode erzählt uns jetzt Olli auch nochmal etwas. Ja, hier gibt es tatsächlich etwas mehr zu sagen. Und ja, am Anfang konnte ich mir überhaupt nichts unter dem Titel vorstellen. Ja, ihr vielleicht aktuell auch noch nicht. Das ändert sich jetzt vielleicht. Und zwar beginnt die Episode damit, dass wir quasi, ja, weil in so einer Firma sind, ja, die eben allerlei, ja, Geräte, sag ich mal, herstellt, so Küchengeräte und Metallverarbeitung und sowas und eben unter anderem auch, ja, Bratpfannen. Und ja, da gibt es so eine Entwicklungsabteilung und dieser Chef präsentiert halt dem, ja, Geschäftsführer, dem Inhaber des Unternehmens, so sage ich mal, seine neueste Entwicklung, die besagte Bratpfanne eben. Und der Chef ist alles andere als begeistert und macht den richtig runter und sagt so, du hattest so viel Zeit, was zu kreieren und das ist alles, was du produziert hast. Und ja, dann sagt er noch, dass er sowas Minderwertiges überhaupt niemals verkaufen kann. Und dann sagt der Chef der Entwicklungsabteilung nur, ja, ich habe mein Bestes gegeben und alle Mühen darin investiert. Wenn das nicht verkauft wird, mein super Spezialprodukt hier, liegt das nur an ihrer Inkompetenz, dass sie keine Ahnung vom Verkaufen haben. Und ja, dann entwickelt sich da so ein richtiger Streit und die wollen quasi aufeinander losgehen. Wenn dann nicht eben die beiden, ja, ich sag mal, Sekretäre der entsprechenden Chefs wären, also die Assistentin vom Chef der Entwicklungsabteilung und der Assistent vom Firmeninhaber, die gehen dann quasi so ein bisschen dazwischen, um eben Schlimmeres zu verhindern, weil wer weiß, was sonst noch da passiert wäre. Ja, dann ist am nächsten Tag ein Tag der offenen Tür in dieser Firma. Und da wird eben besagte Bratpfanne, die entwickelt wurde, wird halt präsentiert von den Mitarbeitern da. Ja, damit wird dann halt gekocht und dann wird das eben auch probiert sozusagen, was da gemacht wird. Und ja, alles ist eigentlich ganz schön und toll und Conan, Ran und Kogoro sind auch da. Und Kogoro ist, wie er halt so ist mit seiner charmanten Art, macht er sich da so ein bisschen zum Depp, zum Leidwesen von Ran und alle anderen finden es aber irgendwie lustig. Ja, und dann soll der Chef des Ganzen eben auch noch was zum Produkt sagen. Als der aber geholt werden soll, erklingt nur ein Schrei und ja, man eilt hin und findet den Chef ermordet auf, er wurde erstochen und ja, dann kommt Megorel mit seinem Team und sagt, ja, sieht eigentlich alles aus wie ein Raubmord, weil die Brieftasche ist weg und ja, vermutlich sowas. Dann sollen nochmal alle Anwesenden, die gerade sozusagen hier sind, sollen halt herkommen, damit wir die alle befragen können. Und dann kommt eben raus, dass im Nachbargebäude, wo die Entwicklungsabteilung ist, da arbeiten halt auch Leute und ja, da befinden sich halt auch Menschen. Und dann will Megure quasi gerade anmerken, ja, dass wir die natürlich auch befragen müssen, als plötzlich das Nachbargebäude explodiert. Ja, und dann wird da natürlich auch geguckt und dann finden wir dort, oder ja, sozusagen die Reste sozusagen, findet die Polizei dann entsprechend, dass in dieser Explosion ist der Chef der Entwicklungsabteilung umgekommen und wir haben sozusagen zwei Tote und dann wird halt so ermittelt, was denn überhaupt die ganze Ursache sein könnte für das Ganze. Und ja, dann kommt irgendwie heraus, finden die Polizisten heraus, dass der Chef der Entwicklungsabteilung wohl den Chef des Unternehmens ermordet hat, weil wir seine Brieftasche bei ihm finden. Und ja, dann finden wir aber auch noch einen Abschiedsbrief vom dem Chef der Entwicklungsabteilung, sprich, er hat sich wohl selbst in die Luft gejagt, weil er mit der Schuld nicht leben konnte, seinen Chef umgebracht zu haben. Und ja, somit wäre der Fall eigentlich geklärt, weil wir haben einen, der eben aus Raubmord ermordet wurde, und dann hat der andere Selbstmord begangen. Ist aber alles irgendwie ein bisschen seltsam, wenn es da schon zu Ende wäre, und auch nicht so ganz schlüssig vielleicht. Und deswegen ermittelt Conan halt auch weiter, macht sich auch so seine Gedanken dazu. Und ja, dann kommt am Ende doch noch was ganz recht Interessantes heraus, wer sozusagen der oder die Täter in dem Fall sind, und dass die vielleicht doch nicht sich beide gegenseitig umgebracht haben, obwohl die sich beide eigentlich gegenseitig gehasst haben. Wir haben es am Anfang ja schon gesehen. Und ja, das ist dann sozusagen die ja, Geschichte an sich sozusagen. Was das Ganze mit der Bratpfanne zu tun hat, ja, die kam halt vor, aber so hassgeschnürt, also gut, ich will jetzt nicht hier irgendwie den Titelinterpreten machen, das würde den Rahmen zu sehr sprengen. Ja, aber ja, Bewertung ist ja auch etwas schwieriger, würde ich mal sagen. Also ich fand die Episode jetzt, ja, war auch nicht so überragend, aber bei dem, was wir jetzt so gesehen haben, fand ich es vom Mystery-Faktor und von der Geschichte an sich und wie das so verwirrend war, dass dann im Prinzip der eine wollte den einen umbringen und der andere wollte den anderen aber auch umbringen, und dann bringen die sich gegenseitig um und dann ist es vorbei, aber irgendwie doch nicht vorbei. Und wie sich das Ganze dann so weiterentwickelt hat, ja, ist dann schon, hat mich schon mehr mitgenommen an Mystery und an Wendungen als der Falke, und von dem anderen brauchen wir gar nicht reden. Deswegen, ja, würde ich hier vielleicht so eher bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Bratpfannen landen. Ja, das Motiv am Ende war natürlich wieder sehr seltsam und merkwürdig, wie bei sonst vielen Motiven, aber gut, war vielleicht nachvollziehbar, aber in der Umsetzung vielleicht nicht so ganz, aber kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Ich bin ein lieber Mensch und würde nie irgendwelche finsteren Gedanken haben. Ja, ansonsten so ein paar lustige Elemente waren halt auch mit dabei, unter anderem, wie vorhin schon gesagt, Kogoro, der dann eben mal sagt, hey, wir haben hier eine neue Bratpfanne, die voll widerstandsfähig sein soll. Ja, ich teste das mal, indem ich mir die gegen den Kopf haue. Und da dachte ich so, bin ich jetzt bei die Dinos gelandet, falls das noch jemand kennt. Da hat auch jemand eine Bratpfanne auf den Kopf gekriegt. Ja, und dann am Ende war noch ganz nett, fand ich dann so, wie es dann ja in der Detektei Marie wieder zuging, wo es dann heißt, hey Ran, was gibt's heute zu essen? Ja, ich hab da zufällig noch so ein Frikadellenrezept, weil das gab's beim Tag der offenen Tür, und ich hab irgendwie 10.000 Rezepte gekriegt und die essen jetzt jeden Tag Frikadellen. Also fand ich sehr schön, das Ende. Ja, aber ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Fällt mir zumindest nicht ein. Vielleicht haben ja die Kollegen noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, also ich was mich halt im Nachhinein so ein bisschen, also was ich nicht so cool finde in der Erzählweise, ist halt, na, wir haben zwar eine Einzelfolge und da ist nicht viel Zeit, aber dass wir halt starten und, um das gleich vorwegzunehmen, da sind die Morde zu dem Zeitpunkt, wo Kogoro und wo wir Rang das erste Mal dann da in diesem Kochstudio sehen, da sind ja die Morde schon passiert. Also, oder zumindest geplant. Der eine ist auf jeden Fall schon passiert. Das finde ich irgendwie zum Mitraten skurril, wenn man das so im Nachhinein realisiert. Und das fand ich tatsächlich gar nicht so gut, auch wenn mir der, also der Twist an und für sich schon mehr Spaß gemacht hat, als als in anderen Episoden. Da war definitiv mehr Twist dabei als bei dem Falken, definitiv. Und das fand ich ganz cool. Nur das Motiv hat mir auch nicht so wirklich, also das hat sich mir gar nicht erschlossen, weil es in meinen Augen irgendwie auch unlogisch war. Aber ich will das jetzt auch nicht vorwegnehmen, weil dann wird man den Täter ja vorwegnehmen. Das funktioniert so nicht. Deswegen gehe ich da auch nicht näher drauf ein, aber das fand ich irgendwie noch unlogischer. Also auf die 3 Punkte bringt mich der Fall jetzt auch nicht. Ich wäre eher bei 2 von 5, aber vielleicht bin ich heute auch einfach etwas kritischer. Aber wie gesagt, ich finde es halt, ich weiß nicht, irgendwie hätten sie dann doch lieber dabei zwei Parts machen sollen und diese Folge, über die wir nicht reden, die davor gelaufen ist, weglassen sollen und dann sich halt lieber das irgendwie nochmal ein bisschen mehr die Bratpfanne ins Spiel bringen können. Weiß nicht, das hätte wäre vielleicht gar nicht so schlecht geworden dann am Ende. Gar nicht mal so schlecht geworden ist vielleicht dann auch die nächste Episode. Episode 999, ja, schöne Schnapszahl, wir sind ganz, ganz nah dran an der Episode 1000, die wir aber erst im nächsten Monat besprechen. Dafür erzählt uns jetzt Olli etwas über die Folge Lästige Güte. Ja, die fängt ähnlich harmlos an wie die davor. Kokoron, Ran und Conan sind dieses Mal einfach nur essen in einem Restaurant und lassen es sich gut gehen. Und ja, in diesem Restaurant sind eben auch andere Leute. Und da gibt es so 2 Personen, das sind so Geschäftsmänner, die unterhalten sich halt ziemlich lautstark, sodass die Umgebung das halt so ein bisschen mitbekommt. Und einer von denen ist so ein bisschen, der mischt sich immer gerne überall ein und auch in unwichtige Dinge und erzählt halt so aus seinem Leben, was ihm in letzter Zeit so widerfahren ist an Dinge. So war es zum Beispiel, hat er erlebt, eine Situation, da hat er die Polizei gerufen, weil er war zu Hause und hat eine verdächtige Person vor seinem Haus da gesehen und die ist die ganze Zeit mit dem Handy da rumgelaufen, hat da irgendwie so drauf geguckt, verdächtig, und das kam ihm seltsam vor. Deswegen hat er mal gleich die Polizei gerufen und die kamen dann eben auch. Und ja, die Situation stellte sich jetzt aber als völlig harmlos heraus, weil diese Person, die vor seinem Haus stand, das war sein eigener Chef in der Firma, wo er halt neu angefangen hat, und Mentalität, Arbeitsmentalität in Japan halt. Der Chef wollte, glaube ich, nur mal kontrollieren, ob denn sein Mitarbeiter auch sich vorbildlich verhält und nach Hause geht und sich ausruht, damit er beim nächsten Tag für die Arbeit fit ist. Und ja, sehr seltsam. Dann hat er noch eine andere Geschichte auf Lager. Da hat er nämlich, ja, wollte er vielleicht war nicht am Flughafen oder beim Geschäft oder so, jedenfalls gibt es da öffentliche Telefone, so wie wir Telefonzellen früher hatten. Ich glaube, heutzutage gibt es die gar nicht mehr. Da stand halt einer vor diesem öffentlichen Telefon und hat aber die ganze Zeit mit seinem Handy telefoniert. Und da dachte er sich, das kann nicht sein. Das ist bestimmt ein Telefonstreich. Ich rufe mal die Polizei. Und ja, dann kam die Polizei auch schon, hat das Ganze aber aufgeklärt. Der Mann hatte in dem Moment nur mit seiner Mutter telefoniert am Handy, weil da irgendwie was wohl Dringendes war. Ja, eigentlich eine ganz harmlose Sache, aber doch nicht so harmlos, weil im nächsten Moment kommt sein Chef ran, macht ihn zur Sau und sagt, ja, weil du quasi mit deiner Mutter am Handy telefoniert hast, ist der geplante Geldtransfer mit unserer Partnerfirma nicht rechtzeitig über die Bühne gegangen. Und ja, jetzt haben die, ist halt das Geschäft mit denen geplatzt. Und da wird er jetzt zur Verantwortung für gezogen, weil hätte er nicht mit dem Handy telefoniert, hätte er wahrscheinlich in dem Moment damit PayPal überweisen können oder keine Ahnung. Und sonst wäre das Ganze nicht passiert. Ja, und dann, ist da sozusagen, machten sie sich die beiden in dem Restaurant halt, sagt der eine, hey, du hast ja echt viel erlebt, Mann. Und ja, ne? Ich mische mich halt überall ein und so, und dann lachen die halt so lautstark darüber. Und ja, Conan fällt das natürlich auf. Was aber auch auffällt, ist ein Mann an der Bar, der da so ein bisschen sitzt und auf den Tresen plötzlich knallt mit seinen Händen oder so. Und man denkt so, wow, was ist mit dem los? Ja, alle kriegen es natürlich mit. Und Conan bemerkt den Mann natürlich auch und denkt sich seinen Teil. Kogoro sagt dann nur zu Conan, mach dir keine Sorgen, Junge, der hat nur ein bisschen zu viel getrunken, der ist halt betrunken. Nicht weiter beachten. Ja. Naja. Und ja, dann kommt im Prinzip heraus, dieser Mann, der da am Tresen sitzt, das war besagter Mann, der eben vor dem Telefon mit seiner Mutter telefoniert hat, der dafür verantwortlich ist, dass in der Firma der Geldtransfer nicht geklappt hat und wurde deshalb von seinem Chef rausgeschmissen. Also war ja eigentlich, ne, wenn der Typ da die Polizei nicht gerufen hätte, dann hätte er vielleicht seinen Job noch gehabt. Naja, und deswegen ist er wahrscheinlich nicht besonders amused über diesen Mann da. Und als dann besagter Geschäftsmann zur Toilette geht, steht dieser Mann auch auf, verfolgt ihn quasi auf die Toilette und schnappt sich aus der Reinigung, die da auch in der Toilette mit ist, schnappt er sich so einen Besen oder so einen Schrubber oder was das ist und ja, bereitet da so ein bisschen was vor und zieht dem Geschäftsmann eine mit dem Besen über. Und ja, dann wechselt die Szene auch schon. Sein Kumpel, also der andere Geschäftsmann, will dann eben auch zur Toilette gehen, weil sein Kumpel halt nach Ewigkeit nicht wiederkommt. Dann schreit der und dann kommen eben Kogoro und Conan und so, die kommen halt alle an, alle Schaulustigen und finden eben den Geschäftsmann tot in der Toilette auf. Und der Mann, der eben gefeuert wurde, der ist halt auch noch mit im Café oder im Restaurant. Und der ist halt ziemlich geschockt und denkt sich, wie, was passiert hier? Warum ist das so? Und ja, dann kommt die Polizei und ermittelt eben, was passiert sein könnte. Also der Mann ist tot, das ist Fakt. Und ja, dann ist Conan da auch so ein bisschen, wuselt da so ein bisschen mit rum. Findet auch die ein oder andere Indizie und über kurz oder lang, holter die Polter, wird Kogoro schlafen geschickt und der Fall wird aufgelöst. Ja, wenn es euch jetzt genauso fragezeichenmäßig geht wie mir, dann lasse ich euch genauso stehen, denn mehr gibt es zu der Episode, also gibt es schon zu erzählen, aber erzähle ich natürlich nicht, weil sonst wäre ich schon in der Auflösung. Und deswegen, ja, wird hier die Ausführung der Inhaltsangabe beendet. Und wir wechseln rüber in die Bewertungssituation, Kammer, wie auch immer. Ja, bewerten bei dieser Episode, ja, auch schwierig, wie ich finde. Also, ja, ist auch eher für mich die untere Schublade. Deswegen bin ich auch hier wie beim Falken bei 2 von 5 Schrubbern oder Besen oder was das war. Ja, weil irgendwie ist das auch so ein bisschen, ja, seltsam, das Ganze. Also, dass da dieser Typ ist und erstmal die Mentalität von dem Typ, dass der bei allen möglichen die Polizei ruft, finde ich schon seltsam. Und dass die dann auch noch kommt. Und ja, dann die Tatsache, dass irgendwie der Fall an sich, also er hat schon noch ein bisschen Tiefe. Das gefällt mir dann auch ganz gut, wie am Ende so die Tatsachen zusammenhängen und was denn eigentlich so der wahre Grund für die ganze Geschichte ist, zumindest in der einen Story. In der anderen haben wir halt wieder ja unseren typischen Täter mit seinem komischen, leichtfertigen Motiv. Das ist wie vorher schon so oft mal nicht nachvollziehbar, meiner Meinung nach, und auch unnötig, aber gut. Ja, und dann eben aber auch diese Tatsache, dass Conan halt da dieses eine Beweisstück findet und das wird auch total offen gezeigt. Und ja, wenn man so ein bisschen aufmerksam die Episode verfolgt, dann kommt man da dann auch drauf, wer denn der Täter ist und wieso und warum und weshalb. Aber ich fand halt so in dem Moment, Conan hat das Ding gesehen, lässt sich das später nochmal zeigen, weiß sofort alles und Kogoro wird betäubt und der Fall aufgeklärt. Und da dachte ich dann so, wieso auf einmal so plötzlich, und er hat doch nur das gesehen und das hat er vorhin auch schon gesehen. Und also, ja, fand ich irgendwie eher nicht nachvollziehbar, wie das Ganze eben da so vonstatten ging. Und ja, auch dann so am Ende, warum wer denn dann so da gewesen ist und warum der eine den dann umgebracht hat und der andere dann nicht und der Mann mit seinem Groll, der gefeuert wurde und so, das fand ich alles irgendwie sehr schwammig und irgendwie nicht so ganz logisch nachvollziehbar. Deswegen, ja, bin ich dann im Gesamtfazit eben auch da, wo ich eben schon gesagt habe, eher unten im unteren Bereich und bei den besagten 2 von 5 Besen gelandet. Da muss ich, also da habe ich definitiv eine andere Meinung. Ich weiß gar nicht warum, weil das, was den Mystery-Fakt angeht, da stimme ich dir voll und ganz zu. Der ist halt, also es ist jetzt nicht, das kann man halt schnell lösen, die ganze Geschichte. Aber ich mag die moralischen Gedankengänge. Also irgendwie mochte ich, wie das gemacht worden ist, ohne jetzt zu viel über die Lösung preiszugeben. Und ich muss auch sagen, das Motiv finde ich jetzt nicht so skurril wie jetzt bei den anderen beiden. Also das fand ich jetzt nicht so, würde ich dir jetzt nicht zustimmen, Olli, aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, viele von den Fällen, das ist ja bei Con typisch, enden mit einem relativ negativen Gefühl. Ich weiß nicht, bei dem Fall hatte ich das nicht. Und das fand ich halt auch mal ganz schön, dass man halt irgendwie auch mal was Positiveres versucht zu zeigen, außer die ganze Zeit nur, sagen wir mal, Hass. Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, ich mag diese moralischen Gedankenspiele, die so ein bisschen, ich meine, die sind ja jetzt nicht in der Tiefe in so einer Filler-Episode. Das hat, würde ich auch den Anspruch nicht an eine Filler-Folge geben. Aber das hat trotzdem, also ich fand, das war trotzdem eine neue Idee und besser als ein Standard-Fischlein-Fall. Einfach nur aufgrund von dieser Idee war das jetzt trotzdem für mich. Deswegen wären es bei mir die 3 von 5 moralischen Instanzen an der Stelle. Auch wenn ich durchaus verstehen kann, dass man das anders sieht. Aber mich reizt sowas durchaus auch. Und finde ich gar nicht so schlecht, wenn man das auch mal bei Con-Fällen mit dabei hat. Ja, ist ja alles gut. Wie gesagt, und dafür sind wir ja auch hier. Und es ist ja bestimmt auch für die Hörer mal interessant, wenn man sich eben nicht so einig ist, wie wir es uns oft sind. Von daher ist ja alles in Ordnung. Gut, damit sind wir auch schon am Ende dieses News-Podcasts angelangt. Zu den kommenden Episoden gibt es tatsächlich aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht viele Infos. Wir wissen halt nur Episode 1000. Jetzt, wenn ihr am Sonntag hört, gestern gelaufen, Mord bei Mondschein Teil 1 und Remake Teil 1. Toll auch, dass sie den Titel nirgendwo vermerkt haben, dass es Remake ist und einfach denselben Titel nochmal genommen haben. Überhaupt nicht verwirrend. Und dann die Woche drauf, im März, Episode 1001, Mord bei Mondschein Teil 2. Wir sind am Ende dieses Concast News Podcast Nummer 3 2021 angelangt. Zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, wo ihr uns im Internet findet, auf unseren 3 Projektseiten, zum Beispiel auf connews.org, versorgen wir euch immer mit den aktuellen News zu DetektivCon. Auf conwiki.org findet ihr eine robuste Enzyklopädie über alle möglichen Belange zum Thema DetektivCon, an der ihr euch auch selbst beteiligen könnt, wie an so ziemlich jedem Wiki. Und bei conforum.org könnt ihr mit Gleichgesinnten über alle möglichen Aspekte der Serie diskutieren. Wenn ihr lieber neuere Formen bevorzugt und nicht mehr so der Forum-Mensch seid, sondern eher so Discord bevorzugt, haben wir natürlich, wie Kevin vorhin auch erwähnt hatte, einen Discord-Server. Den findet ihr unter connews.org/discord. Da bekommt ihr den Invite-Link zu unserem Discord-Server, wo ihr mit ganz vielen Leuten diskutieren und euch austauschen könnt und auch mal andere Sachen machen könnt. Ist natürlich auch, wie in jedem Forum, Off-Topic in den entsprechenden Bereichen gern gesehen und man macht viel zusammen mit sympathischen Leuten, mit denen man ein Interessensgebiet teilt. In diesem Fall DetektivCon. Auf Social Media könnt ihr uns auf allen möglichen Plattformen finden. Auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Unterstützen geht, wie Kevin vorhin bereits gesagt hatte, per Patreon zum Beispiel oder indem ihr unseren Discord-Server boostet mit eurem Nitro-Abo oder indem ihr über unsere Amazon Reflinks Sachen bestellt, wo dann ein kleiner Obolus für uns abfällt, ohne dass bei euch die Kaufkosten erhöht wurden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr heute dabei wart und eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Cast. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.